Ich bin so glücklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin echt so gut durchgekommen. Bis Kilometer, also 38, dann tat es langsam weh. Und dann so hinten, oh, also zwischen Arsch und Oberschenkel hinten, habe ich schon so gemerkt. Und dann, oh, Kilometer 42, da musst du abbiegen. Und dann musste ich einmal ausweichen. Und mir hat so reingeschossen in den Oberschenkel hinten. Ich dachte, ich kriege Krämpfe. Also ich habe einen Krampf bekommen. Ich habe dagegen gedrückt und weitergelaufen und gegengedrückt. Und das ging so die letzten, keine Ahnung, 100, 200, 300 Meter, ey. Und ich dachte, ey, ist mir scheiße. Egal, und wenn ich mit dem Krampf da durchlaufe, ich zieh's jetzt einfach durch und ohne Scheiß, ich hab's geschafft. Ich hab den nächsten Besten genommen und mir erstmal umarmt. Herzlich willkommen zur 109. Episode des Wechselzone Podcast. Ich bin der Adrian und an meiner Seite mein Co-Host Lukas. Hallo, wieder der Montabauer. Genau, und ja, diesmal nicht der Thomas. Wir haben hier so buntes Mischen. Jede Woche ist jemand anders hier mit am Start und diesmal ist es die Lisa. Hallo Lisa. Hallöchen. Ja, nochmal kurz zu Thomas. Der wird ja aller Voraussicht nach auch dabei sein und im Laufe der Episode zu uns stoßen. Ja, wollen wir hoffen. Ich würde mich freuen. In der heutigen Episode, so viel sei es schon mal verraten, wird es vor allem um Marathon gehen und im Speziellen um Hamburg und Düsseldorf, denn dort habt ihr beide letzten Sonntag so richtig abgeliefert. Aber bevor wir dazu kommen, bevor ihr davon erzählt, muss ich sagen, ich für meinen Teil, ich war wirklich ein Nervenwrack an dem Tag. Also das ist mir wirklich noch sehr präsent und habe da wirklich, das habe ich eigentlich schon in der letzten Episode erwähnt, ich war da richtig nervös, was euch beide anbetrifft. Denn ja, du Lisa hattest ja deinen ersten in Düsseldorf und Lukas, du hast ja schon mal eine krasse Ansage gemacht Anfang des Jahres. Und ja, jetzt hören wir mal gleich von euch beiden, ob das alles so hingehauen hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Gast. Lisa, also wir begleiten dich, ja, du warst ja schon mal bei uns im Podcast, wir begleiten dich so über das Jahr, über das dein Laufjahr. Düsseldorf war ja dein erste Highlight des Frühjahrs und bevor du zum Marathon so ein bisschen was erzählst, erzähl noch mal, wie lief das Training ab bis dahin? Ja, das Training, das hat Anfang Januar, ich glaube am 7. Januar ziemlich genau, haben wir gestartet nach meinem 10-Kilometer-Lauf mit dem Training. Ja, es war sehr durchwachsen. Also an sich, wenn das alles so funktioniert hätte, wie du mir das aufgeschrieben und geplant hast, wäre das bestimmt alles super und ich wäre total entspannt gewesen die Zeit über. Aber mich hat es mehrere Male reingehauen, ziemlich gesundheitlich. Dadurch, dass ich ja im Krankenhaus arbeite, habe ich so ziemlich jede Influenza- und Magen-Darm-Erkrankung mitgenommen. Das war auf Instagram, oder? Ja. Eventuell. Nee, aber das hat mich schon ziemlich rausgehauen. Ich glaube, insgesamt sind 2 Wochen lauffrei dabei rausgekommen. Und mich hat das jedes Mal total gestresst, wenn ich dann so 2, 3, 4 Tage gar nichts machen konnte und dann wieder dieses langsame sich rantasten. Ich dachte echt jedes Mal, mein Trainingsstand ist jetzt komplett hinüber. Und da konnte mich aber Adrian dann zum Glück wieder relativ gut abholen. Und mich beruhigen, dass das nicht ganz so schlimm ist, wenn ich jetzt mal eine halbe Woche oder Woche lang nichts mache, weil ich bis daher ja immer sehr konsequent das gemacht habe, was er mir aufgeschrieben hat. Aber das wirst du, denke ich, in der Zukunft auch immer so haben, weil ich glaube, ich hatte noch nicht eine Vorbereitung, die wirklich reibungslos verlaufen ist. Ja, aber ich bin es überhaupt nicht gewohnt, krank zu sein. Also ich bin eigentlich fast nie krank, aber das halt diese körperliche Belastung und dann diese ständigen Wetterwechsel zusätzlich noch ziemlich reingehauen haben. Damit habe ich jetzt halt überhaupt nicht gerechnet gehabt. Und jetzt weiß ich es für die Zukunft, dass es kommt und dass es nicht ganz so schlimm ist. Und dass es eigentlich auch dazugehört irgendwo, ne? Das sagt einem ja auch wirklich jeder, dem du das dann erzählst, der schon mal einen Marathon oder eine Marathonvorbereitung hatte, sagt dir das jeder, aber du glaubst es einfach nicht in dem Moment. Ja, genau. Und dann zwischendrin kam ja die, wir haben so zwischendrin einen Halbmarathon, um mal zu schauen, wie jetzt mein momentaner Stand war. Da habt ihr ja damals auch kurz drüber geredet gehabt, gemacht. Da davor war ich aber auch krank und habe mich dann auch die Woche davor relativ schonen müssen und dachte schon, ich kann den nicht laufen an dem Tag. Das war auch zu dieser Phase, wo es so extrem windig war. Da dachte ich, das wird überhaupt nichts an dem Tag. Und wir hatten schon einen Alternativplan, dass ich eventuell in Bonn starte, falls das total in die Hose geht. Aber der Tag lief dann doch relativ gut. Relativ gut ist sehr bescheiden. Ziemlich gut. Das Wetter hat auch total umgeschlagen. Dann um die Uhrzeit, der hat spät angefangen, ich glaube so um 15 Uhr. Da kam dann die Sonne raus. Es war praktisch ab Kilometer 4 oder so kein Wind mehr. Und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube eine 1,52 irgendwas kam zum Schluss raus. Mhm. Und das war dann doch schon mal ganz gut zu wissen, dass das dann doch funktioniert. Ja. Hat ja auch so ein bisschen, hat dich auch so ein bisschen, sage ich mal, beruhigt. Und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite wusste ich ja, wenn ich so vorlege, heißt es, dass ich dann auch ein bisschen vorlegen muss im Marathon. Also ich wusste ja dann schon, was im Marathon auf mich zukommt, so in etwa. Ja. Genau. Ja, ansonsten haben wir dann halt weiter trainiert. Das war ja, wie gesagt, Mitte März, Ende April war dann Düsseldorf. Und da lief es dann, glaube ich, auch gesundheitlich ein bisschen besser. Da bin ich, glaube ich, nur noch mal ganz kurz ausgefallen und habe dann noch eine Woche gehabt. Da habe ich relativ viel arbeiten müssen. Das war 2 Wochen vor Düsseldorf. Da waren die schlimmsten Einheiten drin und viel Arbeit. Da musste ich dann an einem Tag wirklich morgens 30 Kilometer laufen und danach dann zur Arbeit. Das sind mir dann frei Wahl gelassen. Entweder ich mache nach einem Frühdienst oder vor einem Spätdienst meine lange Einheit. Das war so ein bisschen wie Pest oder Cholera. Ja, nee, und lief dann aber auch echt erstaunlich gut. Nur der letzte lange Lauf vor Düsseldorf, der hat mich dann richtig reingehauen. Es ist dann da gewesen, als es so richtig warm wurde und ich habe mit der Verpflegung irgendwie was verhauen, hatte nicht genug Wasser dabei. Und der war richtig, richtig finster, der Lauf. Musste ich dann auch unterwegs gehen und habe mir überlegt, ob ich mich abholen lasse und sowas. Ja, und dann 2 Wochen vorher war relativ ruhig. War auch keine Krankheit mehr. Ich habe mich in der Woche davor relativ gut gefühlt. Nur am Tag vor dem Marathon habe ich gedacht, ich kriege jetzt Halsschmerzen. Mir geht's überhaupt nicht gut. Also das typische Taper-Verhalten. Ja, total. Da war ich aber mental drauf vorbereitet, aber trotzdem denkt man, na super, jetzt werde ich vielleicht doch krank, weil es war ja dann auch wieder relativ windig am Tag davor. Es war entweder war Sturm oder es war Regen und dann war wieder Sonne. So typisches Aprilwetter halt einfach. Ja. Genau. Ja, bevor wir auf den Marathon eingehen, hier bombardiere ich mal mit ein paar Fragen. Und zwar, ist das der Gonzo? Nein, das ist meiner. Okay, super, da haben wir 2 Hunde. Wie ist denn jetzt, das war ja dein erster Marathon und du hast jetzt quasi, glaube ein halbes Jahr jetzt mit dem Adrian dein Training gestalten. Wie ist es denn jetzt für dich, das Training dir quasi aus den Händen genommen und jemand sagt dir, was zu tun ist und wie ist es denn dann für dich auch mit der Sicherheit dann, dass es dann zu dem Zeitpunkt so ist, dass es dein gewünschtes Ziel erreicht. Ich muss sagen, für mich war das relativ entspannt, weil ich mir nicht so viel Gedanken drum machen musste. Ich habe ja glaube schon mal erwähnt, dass ich meine Trainingspläne früher selber geschrieben habe und ich war mir dann halt einfach immer total unsicher, auch was ich selber leisten kann und da hatte ich halt die Sicherheit, ich mache einfach das, entweder ich schaffe das, was in dem Trainingsplan drinsteht oder ich schaffe es halt nicht. Und was war der zweite Teil der Frage? Ja, wie dich das mental quasi dann auch gesichert hat, ob dass dein Ziel quasi dann nicht gefährdet ist, wie du sagst, auch mit Krankheiten und so, dass du immer einen Ansprechpartner hast. Und eigentlich hat es mich total gefestigt, weil wir hatten ja schon 2 Wettkämpfe in der Vorbereitung und jedes Mal, wenn Adrian irgendwas gesagt hat, von wegen, das ist die Zielzeit für den und den Wettkampf, war ich erstmal der Meinung, er ist wahnsinnig. Es hat aber immer funktioniert. Und dadurch, dass es die letzten zwei Mal auch funktioniert hatte, war ich da eigentlich, dachte wieder, er ist wahnsinnig, klar, aber ich dachte, es hat ja die letzten Male auch funktioniert. Also warum soll er mich dieses Mal falsch einschätzen? Und es hat mich mental da schon mal relativ gestärkt. Weil er mich eigentlich immer richtig eingeschätzt hat bisher. Ja, vertrau deinem Coach. Genau. Ja, aber ich für meinen Teil muss aber auch sagen, dass du, Lisa, auch das Training richtig, richtig gut durchgezogen hast und was richtig gut lief. Und da war ich wirklich drauf gespannt, weil du bist ja quasi so der Marathon Rookie gewesen, sag ich mal, der Erststarter. Wie verkraftest du zum einen den Umfang und zum anderen auch, wie gestalten sich dann auch bei dir die langen Läufe? Und du hast es beides super verkraftet, ne? Also das war wirklich richtig gut. Und auch später, wo wir die langen Läufe dann auch mit Inhalt irgendwann gefüllt haben, ne, wo du jetzt auch einige dann Abschnitte in Marathontempo darin gelaufen bist, das war einfach gut, ne? Ja, also das muss man schon sagen, ne? Und wie du auch sagst, ne, also ob das jetzt irgendwie vom Spätdienst ist oder nach dem Frühdienst ist, ne, auch wenn es schwer ist, ne, was ich sehr gut nachvollziehen kann, hast du es einfach durchgezogen, ne? Und wirklich auch in dem Tempo. Gut, der letzte lange Lauf, ne, da hast du ja schon von gesprochen, ne? Das lief halt nicht so ganz nach Wunsch, aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? Das war quasi so der Abschluss, da gab es ja auch kein Inhalt in der Einheit. Also aber alles andere davor, das gerade die langen Sachen und der Umfang, das hat mir sehr gut gefallen, ne? Wie du das alles mitgemacht hast. Ja, ich muss auch sagen, dadurch, dass es im Trainingsplan drin stand, war der Antrieb mehr dazu, dass ich auch selber in den Hintern zu treten und es einfach zu machen. Also wenn ich es jetzt nicht schwarz auf weiß, wo mir stehen gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich eher mal gesagt, naja, musst ja heute noch arbeiten. Das Wetter, genau, keine Ahnung, eine Stunde zu wenig geschlafen oder keine Ahnung, mich juckt es hinterm Ohr. Von daher hat mich das schon eher angetrieben und wie gesagt, es ist jetzt eigentlich auch nie schlecht ausgegangen und ich habe es auch immer sehr genossen, so gerade wenn mal so Marathontempo zwischendrin war. Das hat auch die Läufe ein bisschen aufgelockert, einfach nicht monoton immer in einer Geschwindigkeit zu laufen. Wenn ich nachher zu meinem Vorbereitung so ein bisschen komme, dann wirst du auch viele Parallelen sehen. Aber was ich noch fragen wollte ist, bist du denn komplett, ich sag mal, verletzungsfrei, jetzt außer Krankheiten, so, ich meine, wie hat dein Körper das so vertragen, den ganzen Umfangssteigerung? Also ich hatte eine Zeit lang ein bisschen Probleme mit dem rechten Mittelfuß, das kommt auch immer mal wieder jetzt, aber das, also dass ich da Schmerzen hatte auf längeren Strecken, da haben wir dann auch mal ein bisschen den Wochenumfang rausgenommen, dann ging es wieder relativ schnell. Auch in Bezug auf den Marathon, im kompletten Marathon habe ich den Fuß kein einziges Mal gespürt, bis auf die letzten 200 Meter, da geht es vom Ziel kurz bergab und in dem Moment hat sich der Fuß zum allerersten Mal gemeldet. Die ganzen 42 Kilometer vorher, kein einziges Mal, nichts gemerkt, aber da dann. Das Race-Adrenalin. Ja, da war es vorbei, weißt, da war für dich das Ding schon vorbei. Da ist das Ziel und dann hat der Körper gesagt, okay, das sind die Schienen. Hier ist dein Fuß. Sobald ich im Ziel war das auch wieder weg. Das war total komisch in dem Moment einfach. Ja, aber ansonsten überhaupt keine Probleme. Ich war auch zwischendrin, weil mir das Adrian mal empfohlen hat, beim Sportphysio. Das tat mehr weh als jeder Lauf. aber das hat irgendwie auch was gebracht. Es tat dann so 2-3 Tage weh, aber danach hat sich alles wieder viel entspannter angefühlt. Und ich glaube, das werde ich auch so beibehalten, das regelmäßig mal zu machen. Weil selber kann man, glaube ich, gar nicht so viel blackrollen und sich selber... Nein, so tief kommst du gar nicht. So tief will man selber auch gar nicht. Ja, das stimmt. Ja gut, und dann kam der Tag der Tage. Erzähl, wie verlief der für dich? Nimm uns mal auf die Reise mit. Ja, also Ich war ja perfekt vorbereitet. Ich habe mir überlegt, wie ich meine Gels verstau, weil ich wollte dann ja nicht mit Rucksack laufen, weil man nimmt so wenig wie möglich mit. Man überlegt sich, was man anzieht, weil das Wetter ja eigentlich schlecht sein sollte. Es war morgens noch ziemlich windig, ziemlich kalt und wir haben auch eine Startverschiebung von einer Viertelstunde, glaube ich, gehabt wegen den Halbmarathonis. Und ja, dann ging es auf die Strecke und kaum war ich war noch gar nicht aus dem Startbereich draußen, rennt mir der Erste hinterher und sagt, ist das Ihr Gel? Und dann habe ich mein erstes Gel schon verloren gehabt. Also ich bin eigentlich mit dem Gürtel auch Probe gelaufen und es hat da super funktioniert, nur beim Marathon überhaupt nicht mehr. Und dann war ich die ersten 3 Kilometer nur damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, dass die Gels da drin bleiben. Und dann dachte ich, das mache ich keine weiteren 40 Kilometer mit und habe dann alle Gels raus und habe mir das in Taschen und Sport-BH und keine Ahnung was reingesteckt und habe den Gürtel weggeschmissen. Sehr Ja, konsequent. ich hatte da einfach keine Lust drauf. Das hat mich die ersten 3 Kilometer schon so viel Kraft und Nerven gekostet, dass ich mich damit nicht den Rest des Weges noch beschäftigen wollte. Außerdem war das ja alles exakt abgezählt. Ich habe ja mit Adrian vorher ausgemacht gehabt, wann in etwa ich welches, also wann in etwa ich die Gels nehme. Und wenn ich jetzt eins verloren hätte, wäre das echt bescheiden gewesen. Und das war auch so eine ständige Angst. Und deswegen dachte ich, ich umgehe das einfach gleich und mache das dann so. Und es lief dann echt gut. Also das Wetter hat sich auch angepasst. Es war mal wolkig, mal ein bisschen sonnig, war nie zu warm. Und dann lief es so die ersten 21 Kilometer echt gut, bis auf die Kleinigkeit, dass meine Uhr überhaupt nicht das gemacht hat, was sie eigentlich sollte. Also die hat nie die Pace angezeigt, die ich gerade gelaufen bin. Angeblich bin ich teilweise eine 7er Pace zwischendrin gelaufen. Habe mich aber kein bisschen langsamer gefühlt. Und auch nicht irgendwie im Ansatz langsam gefühlt. Und dann ist auch die Distanz von der Uhr immer weiter von der Originaldistanz weg. Das ist teilweise bis zu 500 Meter zwischendrin mal war. Und dann musste ich anfangen, Kopf zu rechnen. Und das ist schon so nicht unbedingt mein Steckenpferd und auch nicht, wenn ich jetzt gerade am Laufen bin. Man hat dann immer versucht, so auszurechnen, ob ich jetzt gerade auf Kurs bin. Irgendwann war es mir dann zwischendrin egal. Weil ich konnte eh nicht sonderlich schneller oder wollte auch nicht schneller, weil ich ja nicht wusste, was hinten raus noch passiert. Und mein Plan war, die erste Hälfte ein bisschen langsamer zu laufen und dann, wenn ich noch kann, eventuell die zweite Hälfte ein bisschen schneller. Ja, hat nicht funktioniert. Also es lief wirklich, wirklich gut, die ersten 30 Kilometer, bis auf einen Läufer, der mich irgendwie ärgern wollte die ganze Zeit. Der ist so 20 Kilometer, hat er sich immer zurückfallen lassen erst und dann ist er wieder an mir vorbeigesprintet und ist direkt kurz vor mir eingeschert und hat mich dann wieder ausgebremst und das hat er fast 20 Kilometer lang gemacht. Und ich bin einfach nicht an dem vorbeigekommen. Irgendwann war er dann weg, keine Ahnung, ob er dann weggelaufen ist oder ob er hinter mir geblieben ist, aber der hat mich echt genervt. Ja, und wie heißt, ab Kilometer 30 geht der Marathon dann los? Zwischendrin habe ich dann öfters mal gedacht, ich höre jetzt auf, ich mache den Scheiß nicht mehr. Dann dachte ich, jetzt bist du schon 30 Kilometer gelaufen, also das wäre jetzt echt traurig und es sind eine Menge Leute da, die dich anfeuern. Meine Mutter ist extra mitgekommen gewesen. Wir sind ja am Freitag schon angereist und sind 6 Stunden dahin gefahren. Das kannst du jetzt nicht machen. Dann bin ich weitergelaufen und die letzten 10 Kilometer, da tat mir die Oberschenkel richtig weh. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf die Gels. Mein letztes Gel sollte ich bei Kilometer 35 nehmen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es bei Kilometer 34 genommen, die Hälfte genommen und habe es dann weggeschmissen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte und dachte so, und jetzt will ich Cola. Es kam nur keine Cola mehr. Die Cola kam dann 2 Kilometer vom Ziel und dann habe ich gesagt, so, und jetzt erst recht. Ich habe zwar keinen Durst mehr, aber jetzt will ich die Cola haben. Ja, und dann 2 Kilometer vorm Ziel. Hab dann unterwegs waren die Erdnussbutter-Leute aus dem Erdnussbutter-Podcast waren da zum Anfeuern. Meine Mutter war da und ich habe mit niemandem mehr 2 Kilometer vom Ziel gerechnet gehabt. Und dann stand da meine Mutter und ich war schon sehr emotional unterwegs. Und als ich sie da gesehen habe, war es dann so: Okay, du fängst jetzt nicht an zu weinen, weil du merkst, du kriegst gerade extrem schlecht Luft dadurch. Und dann war ich noch mal 1 Kilometer damit beschäftigt, Luft zu bekommen. Aber es ging dann den letzten Kilometer echt gut. Man hat dann nur noch das Ziel irgendwie im Kopf und kann es nicht fassen, dass man das jetzt gerade fast geschafft hat. Also wie gesagt, ich war auch dann, sobald ich über der Ziellinie drüber war, extrem emotional und habe dann erstmal geheult, mir meine Medaille geholt und Adrian eine Sprachnachricht geschickt. Das waren so die ersten Sachen, die ich nach dem Ziel gemacht habe. Ich glaube, da war ich auch noch sehr emotional auf der Sprachnachricht. Ja. Ja, das war's. Schneiden wir jetzt rein. Genau. Und jetzt kommt sie. Nein, tun wir nicht. Ja, und also ich wusste ja dann, dass ich circa eine Minute nach Start bin ich über die Startlinie drüber und wusste dann schon so in etwa, dass ich unter den 3,53 geblieben bin. Ich bin dann auch nochmal ein Stück gesprintet, weil ich dachte, so, und wenn es jetzt wirklich an 1-2 Sekunden liegen sollte, du sprintest jetzt einfach die letzten Meter, weil du siehst das Ziel ja schon, jetzt kann nichts mehr passieren. Und bin dann die letzten 100 Meter nochmal ins Ziel gerannt. Und okay, ja. Also du hast ja schon erwähnt, du bist bei 3,52 dann wahrscheinlich rausgekommen. 3,52 irgendwas. Ja, ja. Und was war eigentlich dein Ziel? Also was wolltest du erreichen? Also mein privates Ziel war ja, alles unter sub 4 ist toll. Ausgemacht war mit Adrian, dass ich so bei einer 5,25 Pace ungefähr bin. Also so zwischen 5,25, 5,30. Ich weiß gar nicht, was die Pace zum Schluss war. Weißt du es jetzt noch, Adrian? Ja, das kann ich dir jetzt sofort sagen. Aber Moment, ich habe nämlich Final Switch offen. Muss nochmal den Monat switchen vom Mai auf April. Ja, dann kann ich ja nochmal fragen, auf der Strecke hast du ja gesagt, du hast du circa 10 Kilometer oder bei Kilometer 30, hast du keine Lust mehr gehabt, aber du warst ja theoretisch, weil du hast ja geschafft, unter Sub 4 zu kommen, warst ja eigentlich auf Zielkurs. Hat dich das nicht nochmal angespornt oder warum wolltest du aufhören? Mich hat es so genervt mit der Uhr tatsächlich und bei Kilometer 30 fiel es mir auch echt schwer, das im Kopf auszurechnen, ob das jetzt gerade passt. Das ging dann deswegen, glaube ich, bei Kilometer 36 oder so ist es mir wieder leichter gefallen. Beziehungsweise da hatte ich noch einen kurzen Rechenfehler drin, genau. Da hatte ich dann irgendwie was ganz Komisches ausgerechnet, was dann hieß, dass ich bei 3,58, 59 oder sowas rauskomme. Und damit habe ich irgendwie nicht gerechnet gehabt. Das hat mich dann nochmal kurz motiviert. Und als mir dann der Rechenfehler aufgefallen ist, dann habe ich mich wieder richtig motivieren können. Dachte, ach, das läuft ja doch ganz gut. Und mich hat es wirklich genervt mit der Uhr auch. Ungemein. Ja. Aber ich habe dann später mit ein paar anderen geredet. Das ging wirklich jedem so, diese Distanz, dass die so auseinandergegangen ist. Und auch, dass die Uhr ganz selten wirklich die Pace angezeigt hat, die man gerade gemacht hat. Und ich war ja dann zwischendrin wirklich so, laufe ich jetzt gerade eine 7er Pace? Bin ich jetzt wirklich so komplett weg, dass ich das nicht mehr mitkriege, dass ich so langsam bin? Aber das Feld um mich rum ist ja auch nicht langsamer geworden. Also, das war schon. Auf was läufst du denn dann? Läufst du das quasi, dass du siehst, wie viel Kilometer du jetzt insgesamt hast, oder machst du so Lab-mäßig, also Rundenanzeigen? Ich habe praktisch einfach nur einen normalen Start gemacht. Okay, weil wenn du jetzt rundenmäßig machst, dann zeigt er dir von Kilometer zu Kilometer und dann könntest du eventuell sogar die richtige Pace angezeigt bekommen. Ja, aber also die Uhr, die zeigt ja bei mir automatisch immer nach einem Kilometer an, wie schnell du warst. Ja, aber dazwischendurch kannst du halt so nicht sehen, weißt du, ich meine? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt bei 500 Meter bin und ich gucke nochmal auf die Uhr, dann sehe ich halt, wie die Pace bei 500 Meter ist und nicht wie jetzt auf das komplette Rennen gerechnet. Muss ich mal ausprobieren. Ja, wenn ich zu meinem Marathon komme, dann kann ich dazu gleich mal was sagen, weil da habe ich auch eine coole Geschichte. Dann wirst du sehen, was ich meine. Aber der Adrian hat ja jetzt ausgerechnet, was du eigentlich laufen wolltest. Ausgerechnet habe ich es nicht. Das habe ich ja hier stehen. Das war eine 5,28, was du gelaufen bist, insgesamt. Mhm. Im Schnitt, also voll im Soll. So richtig im grünen Bereich. Richtig gut. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe mir die Kilometer angeschaut, aber irgendwie habe ich den Kilometer. Moment, wo sind wir? Ach, jetzt habe ich den verloren. Du bist ein Kilometer mal deutlich unter 5 gelaufen. Da wollte ich fragen, ob da jetzt gerade so deine Kilometer Familie. Unter 5. Der unter muss ziemlich Minuten. Am Anfang gewesen sein. Nee, warte mal. Nee, muss ich irgendwie übersehen haben. Ich finde das nicht. Keine Ahnung, was ich gesehen habe. Okay, vergiss die Frage. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, also mir hat es, glaube ich, meine 5.17er Pace oder sowas zwischendrin angezeigt, aber ich glaube, bei 4 war ich nie. Dann hätte ich wahrscheinlich einen Herzkasper gekriegt zwischendrin. Nee, alles gut. Ich habe da, glaube ich, falsch geguckt, in die falsche Spalte. Da habe ich irgendwas gesehen von 4.30. Da wollte ich mich schon fragen, was da los war. Relativ unwahrscheinlich. Ja, alles okay. Vielleicht beim Scrollen verwischt. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall eine richtig krasse Leistung. Meinen Glückwunsch hast du auf jeden Fall auch schon mehrmals bekommen. Ja. Ich habe dir auch geschrieben, bei meinem ersten Marathondebüt, also du warst 2 Minuten schneller als ich. Und ja, zu meinem kommen wir auch nachher. Und würde ich mal sagen, da ist auf jeden Fall Talent da, um auf jeden Fall noch schneller zu werden. Genau. Und den richtigen Coach hast du ja auch. Ist ja schon im Plan. Genau. Der Lukas hat jetzt, Lukas, was, 5 Marathons hast du jetzt gebraucht für unter Sub 3? Nee, 7. Tatsächlich? 5 Jahre, 7 Anläufe. Okay. Die Lisa schafft es in 5. Das schön, dass du solche Ansagen für mich machst. Aber das wäre alles gut. Aber trotzdem, alles gut. Eine krasse Leistung und ich habe ja auch schon. Ja, keine Diskussion wirklich, aber ich habe letzte Folge, wo ich mit Niklas aufgenommen habe, gesagt, ich habe mich ja gegen Düsseldorf entschieden, weil mir das einfach zu verwinkelt ist. Und dazu haben wir eine Frage bekommen. Ja, genau. Da haben wir ja auch, ich weiß nicht, kannst du die mal raussuchen? Ich habe das jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall mag ich es lieber, wenn es einfach auch mal stumpf geradeaus geht, ein paar Kilometer lang, ja. Oder zumindest jetzt nicht so, weil es sind ja schon sehr viele Ecken, wo du dann mal rechts, rechts, rechts läufst und dann läufst du quasi wieder zurück oder so. Wie hast du denn das empfunden? Weil es ist ja gerade, wenn es windig ist, kann es ja manchmal hilfreich sein, aber manchmal läufst du dann auf einmal, wenn du um eine Kurve läufst, gegen eine Wand. Oder täusche ich mich da, wenn ich sage, das ist zu verwinkelt? Also dadurch, ja, wenn man den Plan anguckt, das ist extrem verwinkelt, also das ist echt der Hammer. Das sieht extrem interessant aus. Tatsächlich war die einzige Stelle, wo es extrem windig war, die auf der es am längsten gerade war. Das war über die Rheinbrücke drüber. Also man läuft praktisch auf der einen Seite vom Rhein und läuft dann bei Kilometer 12 oder sowas über die Brücke drüber und läuft da drüben nochmal einige Kilometer. Und bei dem Weg rüber auf die andere Seite beim ersten Mal war es so extrem windig und ich hatte auch einfach keinen irgendwie vor mir, es hat sich vorne alles verlaufen gehabt. Da war es extrem windig, aber ansonsten habe ich das eigentlich als sehr entspannt empfunden. Es war halt auch ziemlich praktisch für Leute, die supporten, weil man in der Innenstadt sich kaum bewegen musste, um jemanden 5 oder 6 Mal zu sehen. Mhm. Und das war dann für uns relativ gut. Genau. Und dadurch, dass ich Düsseldorf so überhaupt nicht kannte, war das für mich alles immer neu. Egal, ob ich jetzt vielleicht eine Stelle schon mal gesehen habe vorher und dann 5 Minuten später dran vorbeigekommen bin, dachte ich, oh, schon wieder eine neue Ecke. Also es hat mich auch nicht gelangweilt, irgendwie da öfters mal rumzukommen. Ja. Ich habe die Mail vom Gunnar. Ja, es ist jetzt so keine Frage an sich, ne? Es ist jetzt quasi eine Feststellung, weil Gunnar halt eben beide gelaufen ist, Düsseldorf und Hamburg. Damals war das, also damals, keine Ahnung, wann das gelaufen ist. Also zu dem Zeitpunkt war Hamburg eine Woche vor Düsseldorf. Okay, ich lese erstmal einfach mal die Mail vor. Also zuerst einmal herzlichen Glückwunsch an Lukas für die eindeutige Sub 3 in Hamburg. Alles richtig gemacht. Dazu folgendes. Düsseldorf ist bei Weitem nie so eckig, wie er sich das aus der Ferne denkt und ist bestzeitentauglich. Ich bin dort damals in 80 Sekunden schneller als eine Woche zuvor in Hamburg gelaufen. So, das, also, aber die Strecke sogar noch schneller. Ich habe das jetzt so verstanden, dass er beide gelaufen ist und das in einer Woche Abstand. Ja. So habe ich es doch gerade gelesen. Ja, ja, und das ist halt, finde ich eigentlich übelst krass, weil er da noch schneller geworden ist, weil, also ich bin heute gelaufen und ich hatte gestern nochmal hier Daniel vom Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast, meinen Glückwunsch für seine Leistung ausgesprochen und ihm dann halt, weil er mich ja auch gefragt hatte, ob ich die Staffel mit ihm laufen will, aber ich gesagt, das ist eine Woche nach dem Hamburger Marathon, das wird ein bisschen schwierig und so. Und ich habe noch geschrieben, ja, es fühlt sich alles momentan gut an und theoretisch hätte ich eigentlich laufen können, aber ich bin heute gelaufen, das erste Mal, und es hat sich gar nicht gut angefühlt. Es war einfach nur so schwere Beine. Ich dachte, meine Muskeln verhärten gleich wieder und also es wäre absolut gar nicht gegangen, auch wenn so, wenn ich jetzt nicht unbedingt Sport treibe, alles gut ist, aber wenn man läuft, tut es immer noch weh. Und dann zwei Marathons danach so eine krasse Leistung zu bringen, schon ja, hart, wenn er dann sagt, dass die Strecke in Düsseldorf so schnell sein soll. Was ich wiederum dazu sagen muss, ist, das kommt ja auch auf jeden selber drauf an. Ich meine, die Lisa sagt ja selber hier, das macht ihr nicht viel aus, um Kurven zu laufen. Ich persönlich finde das immer sehr, sehr ätzend, weil mich das so ein bisschen auch aus der Pace raushaut. Also wenn du jetzt schon so eine 90-Grad-Kurve läufst und da. Es war jetzt wirklich nicht so, dass es so extreme Kurven waren. Es war halt so ein ganz kleines bisschen, aber dass du jetzt wirklich immer komplett um eine Kurve rum musstest, so war es jetzt eigentlich nicht. Ja, gut. Also in Hamburg ist ja auch eine Ecke gewesen, da läuft man links, dann läuft man über eine Brücke und dann läuft man wieder links. Und da es sind halt auch, ich sag mal, jetzt bei der Pace, die ich gelaufen bin, viele um mich herum gewesen und die wollen dann halt die Kurve auch schneiden und dann hast du halt da auch nicht so viel Platz. Und ich hatte einmal so wirklich das Problem, dass ich auch mal die Ellbogen ausfahren musste, sonst wären wir drei böse aneinander geraten, sag ich jetzt mal. Also jetzt nicht von gewalttätig, sondern auf die Nase geflogen. Okay. Ja. Ja, also wie gesagt, das war mein subjektiver also von außen her hat mir die Strecke von Hamburg einfach auch besser gefallen, weil da vieles ja gerader ist. Ja, aber Aber du ich gebe kannst es Düsseldorf gerne ja, mal eine Chance. wollte gerade sagen, kannst es ja nächstes Jahr mal nachholen. Dann wechseln wir einfach nächstes Genau. Jahr. Ich probiere Hamburg und du sagst Düsseldorf und dann schauen wir mal, was für uns besser ist. Ja, obwohl ich eigentlich auch ganz gerne ja in dem Dunstkreis von euch da auch gern mitlaufe Ja, dann musst du vielleicht doch nach Hamburg, weil es sieht dieses Jahr und stark nach Hamburg okay. aus. Ja, Nächstes Jahr. mit Niklas habe ich das auch Nächstes Jahr. schon angesprochen, dass man ja nochmal zusammen. Ich wäre gerne da gewesen, wenn er auch da war, aber hat sich ja leider nicht mehr so ergeben. Aber gut, man weiß ja nie, was noch so kommt. Genau. Ja, aber zurück zu Lisa, zurück zu Düsseldorf. Also hast ja dein Ziel somit erreicht. Wie ging es dir jetzt so? Jetzt ist genau eine Woche vergangen. Wie ging es dir die Woche? Und was hast du gestern gemacht? Das ist fies. Also, ich habe dann 2 Tage Komplettpause gemacht. Erstmal habe mich regeneriert und durfte dann am Mittwoch zum ersten Mal wieder 20 Minuten laufen. Und das war der 1. Mai dann, da war es ja recht sonnig. Und die ersten 500 Meter waren richtig happig in den Oberschenkeln und dann war es, als ob nichts gewesen wäre. Ich bin, glaube ich, in einer 5,21er Pace da rumgerannt und hätte auch noch gern weiterlaufen können. Also es hat sich richtig gut angefühlt. Dann bin ich Freitagmorgen nochmal bei mir, bei meiner Heimat im Dorf gelaufen. Da hat sich dann wieder ein bisschen schwerer angefühlt und habe ja aber die Woche versucht, relativ gut zu regenerieren, weil das, was Lukas nicht machen wollte, habe ich dann am Samstag getan und habe Daniel bei seinem 100-Kilometer-Lauf als Staffelbegleitung begleitet, weil da jemand ausgefallen ist. Und ja, habe ihn knapp 23 Kilometer auf seinem 100-Kilometer-Weg begleitet. Ja, Respekt dafür. Also, wie gesagt, im Voraus habe ich gedacht, ich schaffe das nicht. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Also, wie ging es dir denn so? Dadurch, dass ich mich ziemlich, also wie gesagt, in der Woche davor ziemlich gut gefühlt habe, gingen die ersten 15 Kilometer extrem gut. Und dann war Düsseldorf wieder in den Oberschenkeln. Und habe es dann gemerkt, da musste ich dann ein bisschen beißen, so die letzten 7 Kilometer. Aber es war, also ich habe mich sonst körperlich echt gut gefühlt. Das Wetter war ein bisschen bescheiden. Also wir hatten da alles von strahlendem Sonnenschein bis Hagel, Regen und wieder gefühlt 30 Grad, in denen wir gerade gelaufen sind. Ich muss auch sagen, ich habe mich danach extrem gut gefühlt. Ich fühle mich auch heute sehr gut. Meine Oberschenkel tun praktisch gar nicht weh. Und das ist das Ding, wo ich es eigentlich am meisten merke. Hatte auch keine Schmerzen unterwegs, also lief besser, als ich gedacht hätte. Ich habe mir die Woche ja öfters mal Gedanken gemacht, ob ich es wirklich mache. Ich bin mit ihm so verblieben gewesen, dass ich mich noch melden kann, falls ich ausfallen würde. Er hätte dann jemanden noch spontan hinzugezogen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mich gut gefühlt habe die Woche und es dann auch mit Adrian abgeklärt hatte, soweit, habe ich es dann gemacht. Ja, ich sag ja, krasse Leistung, da blüht eine große Laufkarriere. Ich habe mich auch wirklich zum ersten Mal wie so ein richtiger Läufer gefühlt. So, und jetzt ein Marathon gelaufen und ich kann trotzdem immer noch weiterlaufen. Mir macht es immer noch Spaß. Ja, es hat, also die Woche hat ziemlich das Ego gepusht, das muss man schon sagen. Das glaube ich. Dennoch muss ich jetzt nochmal fragen, wie ging es denn, Daniel, als du ihn begleitet hast? Ja, also die erste Zeit lang ziemlich gut. Also da war er ja schon, ich bin als dritte Staffelbegleitung rein, das war so ab Kilometer 50 dann. Ich bin den relativ angeblich flachen Teil gelaufen. Der ist nicht so flach. Aber es ist der flachste Teil, sagen wir es mal so. Da hätten sie hinschreiben müssen, der flachste Teil und nicht komplett flacher Teil. Das ist eine Lüge. auf jeden Fall, ihm ging es dann wirklich gut, nur dann irgendwann, ich glaube bei Kilometer, kurz vor Kilometer 70, zwischen 65 und 70, hat sein Magen dann ein bisschen rebelliert. Da sind wir dann auch mal ein bisschen langsamer gelaufen und zwischendurch auch mal gegangen. Er hat es ja mir so schmackhaft, beziehungsweise mich so beruhigt, indem er gesagt hat, ja, das ist eher so wie ein Familienwochenendausflug. Es ist jetzt kein harter Wettkampf, sondern eher wie so ein Familienwochenendausflug. Und durch dieses Gehen zwischendrin und wir haben auch die ganze Zeit geschnackt zwischendurch, waren ja dann zwischendurch auch eine richtig große Gruppe mit drei Läufern und Niklas als Fahrradbegleitung. Ja, war wirklich schön. Bis auf den Hagel. Ja, hier ist Blut geleckt. Jetzt nächstes Jahr machst du selber mit. Na, nee, ich will mich ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen Pace aufbauen, ein bisschen mich im Marathon austoben, weil es gab dann schon so, ja, und nächstes Jahr machen wir dann Run-and-Bike-Staffel, gibt ja dieses 100 Kilometer wechselnd mit Fahrrad fahren und laufen und das ist mir noch zu früh. Ich fühle mich noch zu jung für Ultras, ehrlich gesagt. Ja, das ist genau richtig. Ja, hast ja noch Zeit, hast ja auch einen Trainer, der wird dich ein bisschen leiten, was geht. Eben, und ich laufe jetzt auch noch nicht so lang und dadurch, dass es jetzt mein erster Marathon ist, war, denke ich, ich mache jetzt erstmal das ein bisschen. Daniel ist ja vorher jetzt schon ein paar Marathons gelaufen, das habe ich ja jetzt noch gar nicht so drin. Und ich denke, wenn ich jetzt erstmal ein bisschen Geschwindigkeit aufbaue, kann ich vielleicht, wenn ich dann später mal so in ein paar Jahren Ultra laufen will, das auch ein bisschen ambitionierter angehen, als ich es jetzt machen könnte. Weil jetzt wäre es ja nur so ein Ankommen im Endeffekt. Ja, definitiv. Ganz gute Taktik. Nochmal, abschließend, wie geht deine Saison weiter für die Zuhörer? Also, ich glaube, ganz am Anfang hatten wir ja schon mal gesagt, nächsten Monat ist der Brüder-Grimm-Lauf. Dadurch, dass ich jetzt ja aber in letzter Zeit so viel so hart trainiert habe, wollte ich den einfach entspannter angehen, auch um meinen Körper mal zwischendurch ein bisschen zu schonen, insoweit man das halt bei 83 Kilometer in 3 Tagen machen kann. Schneller werde ich auf jeden Fall sein als letztes Jahr und habe das mit Adrian dann so besprochen, dass ich das eher so entspannter machen werde. Und dann steht ja Berlin im September an. Und habe mich da auch schon fleißig informiert, was für einen Halbmarathon ich davor laufen kann. Und habe mich dann jetzt für Nürnberg als Halbmarathon in der Vorbereitung entschieden. Und dann im September dann Berlin. Bisschen schneller. Okay. Bisschen schneller. Ich dachte, das sollte so ein gemeinsamer Ausflug sein mit Franzi und ihr wollt zusammenlaufen. Das hatte irgendwie Adrian auch falsch verstanden. Nein, wir verbringen zwar die komplette Zeit da, wir haben auch eine gemeinsame Ferienwohnung da, aber da wird, glaube ich, schon jeder sein Ding laufen. Okay, dann Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Drück dir auf jeden Fall die Daumen für deine weitere Saison. Ich habe ja gehört, das soll relativ voll sein in Berlin auf der Strecke. Mal gucken, ob das eine Möglichkeit ist, wenn man nicht gerade im vorderen Feld mitläuft und da freie Bahn hat zum Laufen. Ob das so bestzeiten tauglich ist, das weiß ich gar nicht. Ja, kann ich dir leider nicht beantworten, dann muss andere Frage beantworten. Ich meine, ich war ja in Berlin, ich habe den damals leider nicht zu Ende gebracht, das ist eine meiner wenigen DNFs. Aufgrund Kniebeschwerden habe ich da jetzt ein bisschen Vernunft walten lassen, bin ausgestiegen, irgendwo bei Kilometer 18, 19, 20, irgend sowas war es. Keine Ahnung, ist schon eine Ewigkeit hier. Auf jeden Fall, was in Erinnerung geblieben ist, ist halt eben, dass der Marathon wirklich sehr, sehr voll ist. Ja. Aber, ich bin ja klein. Ich bin klein, ich passe dazwischendurch, alles gut. Und die Straßen in Berlin sind schon breit, das kann man sagen. Und denke, das wird, genau. Und wir werden dich auch hier auf jeden Fall weiterhin verfolgen bis Ende der Saison und dann, wenn wir sehen, wie sich das alles entwickelt Richtung Berlin. Genau. Genau, ja, sehr schön, dann danke hier nochmal an der Stelle für deine Düsseldorf-Erzählung und ich würde sagen, gehen wir dann nahtlos zu Lukas rüber und von Düsseldorf nach Hamburg, Lukas. Liegt nur ein Marathon. soll ich anfangen, oder? Na, leg los. Okay, also wie sich so gehört zu einem erfolgreichen Gewinn habe ich natürlich was vorbereitet, einen kleinen Danksagung. Erstmal möchte ich meinen Coach danken, den 80% dieses Sieges quasi gehört. Da würde ich den lieben Gott danken, den 11% gehört wegen dem Wetter, das er gemacht hat an dem Tag. 5% gebe ich meinem Dickkopf. Und wer mitgerechnet hat, fehlen da noch ein paar Prozent. Und die 4% gebe ich meinen Schuhen. das war gut, ja. Ja, sehr gut. Wie die Lisa schon sagte, ich habe mich absolut hundertprozentig auf meinen Coach verlassen, dass er mir die richtigen Trainingspläne schreibt. Der wusste, was ich vorhabe. Ich habe eine Zeit gesagt, die eigentlich für viele bestimmt auch utopisch klang, denn hier muss ich auch erstmal die Marathonzeit von letzter Episode richtig stellen. Ich war noch nie unter 3:10. Meine Marathonzeit war 3:12. Und vielleicht hast du mich mit dem Daniel oder so verwechselt, der ja 3:06 hat, soweit ich weiß. Aber meine Zeit war 3:12 von Rotterdam damals. Und das war jetzt, was das Ganze noch krasser macht. Ja, ein bisschen schneller. Ich muss sagen, auch hier muss ich nochmal klarstellen, dass ich keine 2,56, sondern 2,57 beziehungsweise ganz knapp drunter angegeben habe bei der Anmeldung. Ja, das war so der Traum. und dass ich so knapp dran scheitere, hat mich schon verwundert, sag ich mal so. So viel dazu. Aber im positiven Sinne jetzt, um das klarzustellen. Ja, auf jeden Fall im positiven Sinne. Ich wollte gerade sagen, scheitern ist, glaube ich, das falsche Wort in dem Bezug. Ja, vielleicht, wenn ihr mal meine Marathon-Erzählung gleich wisst, dann wisst ihr, woran es dann am Endeffekt noch gehapert hat. Denn ich habe das so natürlich ein bisschen mir das Rennen noch mal vor Augen gehalten und ich weiß ganz genau, was das Problem war, aber dazu kommen wir später, viel später. Wie gesagt, das Wetter war natürlich absolut mein Wetter. Das war auch ein Mitgrund, warum ich Hamburg ausgesucht habe. Da ist sehr eine Wundertüte an Wetter und es war einfach regnerisch die ganze Zeit. Was mir zu Pass kommt, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Vielleicht auch wegen meinem Dickkopf, der dann einfach sagt, so, jetzt mache ich das Beste raus. Aber es gibt einen Tunnel in Hamburg und da war es so heiß und so stickig. Ich hätte mir fast das Shirt, was ich drunter hatte, runtergerissen, weil es einfach so warm war. In dem Moment, mir ist es sofort zu Kopf gestiegen. Ich habe gemerkt, also wenn es ein bisschen wärmer wird, dann liegt es mir einfach nicht. Das ist einfach so, da gehe ich ein, da kann ich auch die Leistung nicht mehr bringen. Und hier nochmal die 4% für meine Schuhe. Es ist schon krass, es ist schon übelst krass, wie die Schuhe dich nach vorne treiben. Die haben, ich weiß nicht, ich kann hier nochmal einen kleinen, euch sagen, hört mal bei der letzten Episode Carbon und Laktat rein. Der Simon Müller hat das super erklärt. Der hat mir so aus der Seele gesprochen. Die Schuhe, die geben dir einen Vorwärtseffekt. Ja? Wenn du läufst, die wie so eine Feder wirst du nach vorne katapultiert. Und ja, also wenn ich später mal den Marathon durchgehe, da werde ich auch erzählen, wann ich das einfach gemerkt habe, dass einfach nicht langsamer werde. Und ich habe bei meinen meinen letzten Marathons immer irgendwann schwere Füße bekommen. Also dann auch die Oberschenkel, die gehen da nicht mehr mit und so. Und das hatte ich bei diesem Marathon fast gar nicht gehabt, dass ich einfach Schmerzen oder Probleme hatte, sondern die Schuhe, die drücken dich einfach nach vorne, die wollen, dass du läufst. Ja. Nochmal kleiner Exkurs. Vor dem Marathon habe ich mal ein bisschen geschaut, wie die Leute, was sie für Schuhe anhaben. Und ich, ohne Scheiß, ich stand, also es wurde in Elite, dann Block A, B und C und die sind recht klein gehalten. Ja? Und ich muss sagen, 2/3 der Leute dort hatten einfach nur jeder die Nike Vaporfly angehabt. Also Nike verdient sich so die goldene Nase daran, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie viele Schuhe die da anscheinend verkaufen. Also jeder, der, sag ich mal, um meinen Dunstkreis rumgelaufen ist, also wirklich fast jeder hatte die Schuhe angehabt. Und es ist schon echt, echt übel bei dem Preis, dass so viele Leute die haben. Hätte ich echt nicht gedacht, aber wie gesagt, übelst krass. Ja, die haben ja die gleichen Erfahrungen wie du gemacht und oder das gleiche gehört wie du. Oder ich meine, nicht umsonst, ne, wird der Schuh so gehypt. Aber ich meine, du sagst schon richtig, das sind alles Leute, die in deinem Bereich waren. Also Läufer um 3 Stunden, unter 3 Stunden, ne, deutlich unter 3 Stunden. Ich meine, da hat man den Schuh vor allem auch da gefunden. Ne? Glaube ich, wenn du weiter nach hinten gehen würdest, dann würde sich da wahrscheinlich das Bild etwas ändern. Ja, wahrscheinlich. Kann ich jetzt auch natürlich nicht sagen, aber ja. Gut, bevor ich weitermache, will ich den Thomas hier herzlich willkommen heißen in der Runde. Hi Thomas. Guten Abend. Hi. Hallöchen. Hallo. Leider hast du die Erzählung von der Lisa jetzt schon verpasst, aber du musst dir halt den Podcast nochmal hören. Das werde ich wohl machen. Ich will aber gar nicht groß den Flow unterbrechen. Macht mal weiter. Ja, gut. Dann komme ich zu meiner Lanze, die ich hier für den Hamburg-Marathon breche. Und Lisa, du machst auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Dieser Marathon, also ich bin vorhin gelaufen und habe mir die letzte, ich hänge noch ein bisschen nach mit den Folgen, da habe ich mir die letzte Folge vom Bonn-Marathon, Halbmarathon von den Laufen liebe Erdnussjungs angehört. Und die haben ja, also von der Organisation haben die ja nichts Gutes dran gelassen und ich war krank. Ich wollte ja auch eigentlich dabei sein und ich war dann froh, als ich gehört habe, was da los war, dass ich dann nicht dabei war, weil mich hätte das einfach nur richtig, ja, ich sag's jetzt nicht, aber ja gut, hätte mich nicht erfreut. Die Startblöcke waren richtig gut eingeteilt, ja? Also die Elite war vorne, dann ist natürlich ein kleiner Abstand, dann Block A war echt klein, Block B war klein und dann hinter mir war der Block C und die waren alle mit so, ja, in so einem Absperrgitter. Dann kam irgendeiner, hat den Gitter weggemacht, dann hat es noch das Seil gehabt und ja, das war einfach wirklich überschaubar und die Leute müssen es natürlich auch vorher angeben, dann kommst du ja da einfach nicht rein, ja? Das ist ja immer so und ja, also das war super eingeteilt und ich habe, glaube ich, keinen überholt am Anfang. Also die sind alle mit mir mitgelaufen. Das hat mich keiner gestört. Das war eine Wohltat. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also die Startblöcke waren super. Ich hatte letztes Jahr, hatte ich beim Rotterdam Marathon immer das Gefühl, ich laufe bergauf. Und diese Strecke hat mir nicht zugesagt. Aber in Hamburg war es so genial. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, aber irgendwie die ganze Zeit, ich laufe bergab. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Außer bei Kilometer 3, glaube ich. Dann läufst du wirklich einen Berg auf, das merkst du auch, weil dann siehst du auch. Aber danach hast du irgendwie, hey, das kann doch nicht sein. Ich laufe nur noch bergab. Das ist einfach. Das waren die Schuhe. Ist es nicht. Guckt euch bitte meinen Verlauf an von den Kilometern. Da geht's fast überall, hast du -1, -4 und also es geht sehr selten hoch. Ja, es gibt vielleicht kleine Rampen, aber die merkst du, also die habe ich persönlich nicht gemerkt. Und als ich im Ziel war, habe ich jemanden, ist dir das auch so vorgekommen, dass hier die ganze Zeit bergauf gesagt hat, ja, ich habe gedacht, irgendwann muss es ja mal wieder bergauf gehen. Aber also nicht nur ich hatte das Gefühl gehabt, was noch? Ja, genau, also mal kurz zur Messe. Ich hatte schon schlechtere Erfahrungen, aber die Messe war recht klein, überschaubar, waren auch nicht so viele Leute. War echt, echt angenehm. Und die Verpflegung nach dem Ziel war einfach genau das Richtige für den Tag, sag ich mal, weil du warst im Ziel, liefst, keine Ahnung, 20 Meter, dann gingst du rechts um die Kurve und dann gingst du in eine riesen Halle, wo dann alles war. Essen, Obst, da gab es Bananen, da gab es Wassermelonen, dann hast du Müsli, da hast du sogar Brühe bekommen. Das war also echt richtig geil und du hattest saumäßig viele Sitzgelegenheiten und du warst in einer etwas wärmeren Umgebung und du warst nicht nass, ja, wie jetzt, wenn ich jetzt an Köln denke, da bist du ja quasi noch eine Meile gegangen und hast die ganzen Fressstände gehabt und so und ja, das war alles halt überdacht und war echt super gemacht und da kann ich echt nur wirklich jeden empfehlen, der Bock hat auf einen gescheiten Marathon, der Hamburg-Marathon war bisher mein, nicht nur durch meinen Erfolg, aber auch durch meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe, der beste Marathon, den ich bis jetzt gemacht habe. Von 7 Stück. Okay. Gut, dann wollen wir doch mal zu dem Marathon kommen. Wie gesagt, habe mich ja aufgestellt. Dann ging es los. Und tja, wie es so sein sollte. Also ich habe, wie gesagt, auf Lab gestellt, damit ich jeden Kilometer sehe, wie es dann läuft. Wie es sein sollte, hatte ich dasselbe Problem wie die Lisa. Ich hatte nach 600 Meter auf meiner Uhr kam Kilometer 1. Das kann irgendwie gar nicht sein. Dann bin ich weitergelaufen und wenn ihr seht, zwischen meinen, also ich hatte bei Kilometer 1 eine 4,30 stehen und bei Kilometer 2 eine 3,40 und ich weiß genau, nicht, ob das hat mich so total fertig gemacht. Da habe ich mir gedacht, also entweder bist du heute super drauf oder läufst bald gegen die Wand. Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt, also ich habe keine Ahnung warum, aber der Kilometer 2 kam auch recht schnell und aber ich hatte dann wirklich, keine Ahnung, 800 Meter auf der Uhr, auf der runden Uhr gehabt und da ist mein Fehler gewesen, dass ich mich einfach von den Leuten mitreißen lassen habe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, scheiße, die laufen zu schnell. Ja? Also keine Ahnung, ob ich auf Block A aufgelaufen bin oder so, aber auf jeden Fall, ich habe mich einfach wie so ein Anfänger von den Leuten mitreißen lassen und habe mich dann so ein bisschen, sag ich mal, gefangen, indem ich also läufst du dann eine Reeperbahn vorbei und dann geht's so einen leichten Berg hoch. Ja? Das ist aber überschaubar. Ja? Also ich habe jetzt gerade mal Strava auf, da steht 16 Anstieg von 16 Metern. Ich habe dann echt einen großen Kerl gefunden, dem bin ich einfach hinterhergelaufen die ganze Zeit, ja, weil ich konnte mich schön bei ihm so verstecken, ja, weil er den Wind so ein bisschen von mir abgehalten hat. Und mich hat das ungelogen, bis Kilometer 7 hat mich das mit der Uhr fertig gemacht. Ja, jedes Mal hat die Uhr zu früh gezeigt und ich wusste jetzt nicht, bin ich jetzt, weil der Kilometer war ja noch nicht vorbei, als er mir angezeigt wurde, da bin ich jetzt auf der richtigen. Also ist es jetzt 4 Minuten bei Kilometer 3 oder war es doch langsamer, weil ich musste ja noch ein paar Meter laufen. Und ich hatte, und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt reicht's mir, bei Kilometer 7 mache ich Lap und dann habe ich zwar einen kürzeren Kilometer dann stehen, aber ich habe dann quasi vom Kilometer 7 bis Kilometer 8 auf jeden Fall den richtigen Kilometerabstand. Und das sieht man ja auch auf der Uhr, weil ich bin dann bei Kilometer 9, habe ich mich endlich dann mal eingependelt bei 4,10, dann ging es 4,6. Gut, dann ging es halt auch bei Kilometer 11 geht es übelsten bergab. Das hatten wir ja bei der Folge mit Niklas, hat er mir das ja schon erzählt. Das ist echt eine Wohltat gewesen, weil ich quasi von Kilometer, glaube ich, 8 oder so, geht es wirklich bis Kilometer 11, bis zu den Landungsbrücken geht es nur bergab. Das ist echt, da kann man schön laufen lassen. Und deswegen auch so eine Zeit von 4, ja, also pro Kilometer. Ja, nach den Landungsbrücken hatte ich eine Gruppe gefunden, die vor mir gelaufen ist. Und ich habe dann so ein bisschen Gas gegeben und habe mich dann einfach hinten an die rangehangen und so bei den letzten Schutz vor dem Wind die ganze Zeit gesucht. Es war kein großer Wind, aber wenn mal eine Windböe kam, dann hatte ich mich immer schön so ein bisschen entweder seitlich, von wo der Wind kam, habe ich mich immer schön versteckt bei der Gruppe. Und da bin ich mit denen von Kilometer ich habe ja so 10 bis Kilometer 18 oder so bin ich mit dem mitgelaufen. Da kam nämlich der Tunnel und dann habe ich die irgendwie verloren. Was ich sagen wollte noch, habe ich vergessen, wir hatten ja einen Plan. Also hatte ich ja mit Adrian ausgemacht, wie ich es angehe. Mein Plan ging vor dem Start schon, war schon passé, weil es war kein Typ mit dem Ballon da, also kein 3-Stunden-Ballon, bei dem ich eigentlich bleiben wollte und in der Gruppe wollte ich mich dann quasi verstecken und ja, Windschutz suchen sozusagen. Es war einfach keiner da. Ich habe gestern, nachdem ich ein paar Bilder noch gesucht habe vom Zieleinlauf, weil ich habe die mir zugesandt wurden, sind leider nicht so toll geworden, habe ich noch ein paar Bilder gesucht und es gab wirklich Leute mit Ballons, aber bei den 3 Stunden halt nicht. Und ja, da musste ich quasi meinen eigenen Plan fahren. Was bei, das muss ich auch noch sagen, was bei Hamburg richtig, richtig geil ist, die haben, glaube ich, nach Kilometer 5, dann kommt 8, dann kommt 11, immer oder 10, immer Verpflegung. Also wirklich, du hast so 3 Kilometer immer gehabt, dann hast du schon wieder Verpflegung gehabt. Also ich, ich habe selten... Das war in Düsseldorf aber ähnlich, gell? Sorry, wenn ich das... Ja, das war in Düsseldorf praktisch genauso. Das war relativ häufig. Das fand ich... sehr, sehr gut, weil ich fast, also bis auf, glaube 2 oder 3 Verpflegungen habe ich alle mitgenommen. Ich habe sehr viel getrunken, ich habe sehr viel Gels auch genommen. Ich glaube, 8 Stück waren es am Ende oder 10 sogar. Also, nee, ich glaube, 8 waren es. Ich habe so viel, 10 hatte ich gar nicht mit. ja, und es war halt von der Verpflegung perfekt. Also ich wenn es jetzt Wetter noch ein bisschen wärmer gewesen wäre, wäre es halt nicht so toll gewesen. Aber da es so war, konnte ich mir immer 1-2 Becher schnappen, die Hälfte trinken, den Rest vorher weggeschüttet, weil die haben einfach zu voll gemacht. Aber ansonsten waren die ganzen Helfer einfach super, die immer so ein bisschen mit der Hand mitgegangen sind. Ja, also von daher Note 1 für alles, was Hamburg-Marathon betrifft. Aber gut, kommen wir mal zurück aufs Rennen. Landungsbrücken, richtig geil. Also was da eine Stimmung ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hatte Gänsehaut, als ich da durchgelaufen bin. Und dann läuft man so Richtung, so ein bisschen Richtung Alster, Binnenalster. Da läuft man so ein kleines Viereck. Da ist auch nochmal richtig gute Stimmung. Dazwischen ist ein bisschen mau. Aber wie gesagt, ich hatte mich in der Gruppe versteckt und ich habe auch diese Kilometer dazwischen, zwischen diesen ganzen Leuten, eigentlich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ja. Muss ich echt mal sagen. Das war ganz komisch. Er lief auch recht schnell, also alles an mir vorbei. Und dann kam dieser Tunnel und da habe ich, wie gesagt, da wurde mir sofort so heiß und der Tunnel, der hat sich so gezogen und ich war echt froh, dann wieder draußen zu sein, weil dann kam, glaube ich, ja auch der Jungfernsteg, läufst du drumrum und dann geht's so an der Binnenalster, an der Alster entlang. Da war jetzt eigentlich nicht so viel. Es wurde dann eher so ein bisschen wieder interessanter ab Kilometer 28, wo ich dann so langsam, auch merkt man auch so ein bisschen vom Tempo her, wurde mir auch langsam bewusst, dass, was die Schuhe mir gerade bringen, weil sie mich immer nach vorne gedrückt haben. Aber ich dann gemerkt habe, meine Oberschenkel, die von der Kälte auch vielleicht oder so, die wurden ein bisschen, ja, haben so leicht angefangen zuzumachen. Also ich habe mir jetzt keine Sorgen gemacht oder so, aber ich habe schon gemerkt, es wird langsam, Kilometer 28 ist ja so kurz vor 30, da geht es jetzt so langsam los, dass man auch das Tempo nicht mehr so halten kann. Und das sieht man auch an den Zahlen sozusagen. Ich hatte bei Kilometer 24 noch einen Viererschnitt, bei 26 hatte ich 4,20. Mein Ziel habe ich recht schnell, so bei Kilometer 9 oder so, habe ich denkst du, ich laufe heute nicht unter 4,20. Egal, wenn ich 4,20 laufe, dann laufe 4,20, aber darunter, beziehungsweise drüber will ich nicht laufen. Und jedes Mal, wenn ich 4,20 gelaufen bin oder so, dann habe ich mich natürlich wieder bin ein bisschen schneller gelaufen. Da sieht man auch, Kilometer 27 war dann 4,06 und dann ging das alles immer so weiter. Aber dann wurde das auch wirklich das Tempo immer schwerer zu halten. Ich habe mir gemerkt, dass bei Kilometer 30 man diesen Zickzack quasi läuft und dann auf dem Weg wieder zurück ist, was mir wirklich geholfen hatte, weil ich wusste, jetzt läufst du nur noch zurück. Und Kilometer 32 ist sozusagen immer mein Ankerpunkt. Ich habe vorher immer, also ich habe gesagt, scheißegal, rechne jetzt nicht nach, du bist auf Kurs, bist die ganze Zeit unter 4,17 geblieben, rechne jetzt nicht nach. Und bei Kilometer 32 rechne ich dann quasi so die Zielzeit aus, weil es sind da noch 10 Kilometer. Dann rechne ich das, was ich so auf der Uhr momentan habe, was ich so halten kann. Das war dann 4,10 und das sind dann ungefähr 41 Minuten bis zum Ziel. Und da wusste ich, ich bin auf jeden Fall noch im Soll. Aber ich wusste ja nicht noch, was noch kommen sollte. Ja? Also bei Kilometer 39 hatte Niklas mich gewarnt, bei Kilometer 39,5, da geht so einen kleinen Knicks und dann geht so ein Berg hoch. Den habe ich fast gar nicht gemerkt. Es wurde dann aber bei Kilometer 40, wurde es nämlich ganz schlimm, weil meine Oberschenkel, ich habe gemerkt, wenn ich jetzt noch schneller laufe, dann macht er einfach zu, dann kriege ich einen Krampf. Also da habe ich dann auch ein bisschen am Tempo eingebüßt. Das sieht man ja dann auch an den Kilometerzahlen, Rundenzahlen von 4,20, 4,18, 4,20. Und bei Kilometer 40 ungefähr müsste das sein. Jetzt muss ich mal gerade kurz hier gucken bei mir. Ja, genau, bei Kilometer, ja, also bei, zwischen 41 und 42, ja doch, 42 ist es, geht es ein leichter Rechtsknick. Das war eine richtige so 90-Grad-Kurve und ich bin natürlich wie die ganze Zeit schön geschnitten und dann stand auf einmal jemand vor mir und ich musste ausweichen und es ging eigentlich nur nach rechts und ich bin rechts ausgewichen und dann hat mein Oberschenkel zugemacht und ich habe einen Krampf gekriegt. Ich habe mit meiner Hand hinten einen Oberschenkel gepackt und ich habe da so fest reingedrückt, dass er quasi sich wieder entkrampft hat. Und dann bin ich weitergelaufen. Und das ging dann die letzten 300 Meter, ging das die ganze Zeit so. Und ich habe gedacht, jetzt musst du langsam machen, jetzt scheißegal die Zeit. Von der Uhr her, die habe ich dann mittlerweile umgestellt bei Kilometer 40, dass ich sehe, wie die Pace insgesamt, beziehungsweise wie die Gesamtzeit ist. Und da habe ich schon gesehen, okay, wenn ich jetzt, ich habe noch 8 Minuten Zeit für 1 Kilometer. Das werde ich auf jeden Fall schaffen, in der Zeit da reinzukommen. Und ich habe einfach mir jedes, bin quasi die ganze Zeit mit der Hand am Oberschenkel und habe jedes Mal reingedrückt, wenn der angefangen hat zu krampfen und habe es wirklich geschafft, so ein bisschen ins Ziel zu kommen. Ja, und dann als ich auf, das Problem in Hamburg ist, du hast vor dem Ziel noch so einen leichten Rechtsknick und du siehst das Ziel einfach nicht. Und ich wusste auch nicht mehr, weil ich mich da ja jetzt auch nicht auskenne, ich wusste nicht mehr, wie weit es noch ist. Ja. Und die Uhr, die konnte total in die Tonne kloppen, weil ich musste das noch 4-mal machen mit den Lab-Dings neu starten, weil es einfach ja, jedes Mal irgendwann wurde es dann 5 Meter vor dem Kilometer, dann war es mal 10, dann auf einmal war es wieder 30 und dann habe ich angefangen, nochmal bei dem Kilometer Lab zu drücken, damit ich wieder neue Kilometerzahlen sozusagen habe. Also das war wahrscheinlich wettergeschuldet, ich weiß nicht, wenn es in Düsseldorf genauso war. Ich habe mal andere Zeiten angeguckt und da haben viele auch so ja, über 42,5 oder 43, so wie ich. Ja, also das, ja, wie gesagt, ich habe dann auf die Uhr geguckt und 8 Minuten, habe dann ein bisschen Zeit mir gelassen, war dann endlich, als ich um die Kurve war, habe ich den roten Teppich gesehen und ich habe die Zeit gesehen und ja, da konnte ich dann endlich feiern und ich habe dann auch komplett rausgenommen und dann hat auch sofort der Schmerz aufgehört und ja, dann habe ich gesehen, dass ich bei 3... Ja, also auf meiner Uhr war es dann 2:58:36 bin ich dann reingekommen und habe dann dadurch, da ich nicht mehr am Ende nochmal ein bisschen Gas geben kann, wie die Lisa, habe ich meine Zielzeit von 2:57 habe ich dann leider ein bisschen verpasst. Was ja mal auf ganz hohem Niveau ist. Ja. Ziemlich. Ja, ist nur Spaß. Also wie gesagt, ich bin absolut zufrieden gewesen, bin ins Ziel gekommen, hab auf die Uhr geguckt, hab dann natürlich obendrauf, war 30 Sekunden mehr als ich hatte, weil ich das natürlich später gestartet bin als die Elite, hab dann realisiert, ach ja, bin ja sogar noch schneller gewesen als, also bin ja deutlich unter 3 Stunden geblieben und dann lief auf einmal so ein Typ neben mir auch gerade ins Ziel, hat sich gefreut und ich, hey, super, und er auf einmal mich umarmt und gratuliert und ja, also es war sehr, sehr schön. So viel zu meiner Erzählung vom Marathon. Ja, sehr cool. Thomas, du hattest eine Frage. Ja, also ich finde es ja eigentlich immer cool, weißt du, wenn du, das kann ja das gleiche Rennen sein, wenn du von 10 Leuten die Geschichten hörst, hat ja trotzdem jeder immer so seine ganz eigene Wahrnehmung von so einem Rennen. Und im Endeffekt, ne, du warst ja jetzt irgendwie unter 3 Stunden unterwegs, aber hast trotzdem so eine richtige Geschichte erlebt. Das finde ich immer faszinierend, wie jeder dann doch so ein Rennen anders erlebt. Ja, ich habe aber eigentlich sogar 2 Fragen. Zum einen, hast du dir schon den nächsten Marathon ausgesucht? Weil du musst ja jetzt zeitnah einen zweiten ohne die Vaporfly laufen, um quasi den Unterschied in deinem Test genau zu manifestieren. Ist das so? Nee, ich werde keinen Lauf ohne die Vapor, kein Wettkampf ohne die Vaporfly mehr laufen. So viel kann ich sagen. Das war, du weißt ja, die haben eine ganz kurze Lebensdauer. Ja, kam ja auch schon wieder Next raus, von daher. Okay. Genau, Next Percent. Und dann die 2. Frage war, hast du den Typen mit der Ananas ja, gesehen? Den habe ich vor dem Start gesehen. Ja. Habe ich zu meiner Freundin noch gesagt, guck mal, da ist, der Typ hat einen Ananas am Kopf, will er damit laufen? Ich so, keine Ahnung. Und dann hinterher haben wir irgendwie in den Nachrichten gesehen, dass der damit gelaufen, oder irgendwo auf dem, genau, bei Facebook haben wir das, glaube ich, gesehen, dann Bilder von dem, dass der so ins Ziel gelaufen ist. Also, echt. Ja, sehr, sehr faszinierend. Der war auch in der Fernsehübertragung. Das wurde ja wurde ja komplett live übertragen. Und da haben sie den auch kurz angehalten. Und der hat tatsächlich das Ding mit der Ananas so durchgezogen. Mhm, ja, echt krass. Witzig fand ich auch das, was ich gehört habe mit dem Typen, der im Big Ben-Kostüm hatte in London und der nicht durchs Ziel gekommen ist. Ja. Das, ja. Was ich eigentlich die Lisa noch fragen wollte, habe ich vergessen. Hatte Adrian dir irgendwie das Race Day Meme näher gebracht? Nee, das habe ich jetzt wirklich am Wochenende zum ersten Mal so ausprobiert und gesehen, als wir mit Daniel unterwegs waren. Aber die Düsseldorf-App hat das eigentlich, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Ja, also zumindest die Leute. Die hat super funktioniert. Ja. Gell, weil die Leute, die am Support waren, die haben damit auch gearbeitet, um zu gucken, wann ich oder beziehungsweise Franzi ist ja an dem Tag auch gelaufen, um zu gucken, wann wir wo sind. Also die hat echt gute Arbeit geleistet. Deswegen sind wir da nicht überhaupt nicht drauf gekommen, die zu benutzen. Okay, ja, ich hatte das ja benutzt und ich fand die, also da kann der Adrian ja gleich nochmal was dazu sagen, wie er die fand, aber ich fand die auch für Leute vor Ort finde ich das sehr gut, weil die wirklich alle 20 Sekunden sich aktualisiert und wenn du jetzt keinen kleineren hast oder beziehungsweise wenn du jetzt einen kleineren hast, der sowas nicht zeigt, dann kannst du wirklich sehen, wo derjenige in dem Moment halt gerade ist und da kann man sich wirklich darauf einstellen, ob er gleich kommt oder es war halt, ich habe mal nach Feedback von meiner Freundin gefragt, wie sie es fand und sagte ja, sie fand es eigentlich schon sehr gut. Aber sie hatte das Problem, dass vielleicht auch wenn derjenige, der die gemacht hat, der ist ja bei uns im Wechselzone Strava Club, der kann, wenn das so hört, das Problem war, sie hat sich nicht gesehen, sie wusste nicht, wo sie ist. Aber das gibt's, also wir haben das jetzt ausprobiert am Wochenende beim WHLW, wir konnten dann immer gucken, wo wir gerade sind und wie weit dann praktisch der andere noch von uns weg ist, also dann muss man zwar in der App was umstellen, aber das geht tatsächlich. Sie hat da nicht die App benutzt, sie hatte meinen Link, den ich ihr geschickt habe, benutzt. Oder, ja, nicht die App, sorry, den Link, genau. Aber das geht also, das mit dem Link auch, ja. Ja, okay. Genau, das geht dann, mit dem Link. Ja gut, dann war es vielleicht von uns ein Fehler, aber wie gesagt, sie hat das jetzt auch nicht so gefunden. Da hat sie halt immer ein bisschen hin und her geswitcht zwischen der Hamburg-App und dieser App. Und ja, also, aber ansonsten war es sehr gut. War auch sehr gut gemacht, muss man sagen. Vor allen Dingen, du hast ja dann, selbst wenn du zu Hause bist, richtig die Möglichkeit mitzufiebern. Also ich glaube, für Adrian war das wahrscheinlich gar nicht so gut, weil dem hast du wirklich angemerkt, dass er extrem angespannt war an dem Tag. Aber ansonsten war es schon cool gemacht, ja. Ja, das stimmt. Allerdings muss ich sagen, also an dem Wochenende hat das super funktioniert. Ich meine, ich muss sagen, diese Düsseldorf-App hat ja genauso gut funktioniert. Also die waren beide gut. Also da habe ich jetzt wirklich so kein Unterschied gesehen. Aber wie gesagt, ich war da ja auch so ein bisschen nervliches Wrack. Von daher habe ich da vielleicht was übersehen. Aber heute war nämlich der Holger in Mainz unterwegs. Ein anderer Athlet von mir. Und da hat die App überhaupt nicht funktioniert. Er hat mir den Holger, die App hat mir die ganze Zeit den Holger am Start gezeigt. Und ich dachte schon, irgendwie der ist gar nicht gestartet. Weil der Lauf war ja schon mindestens irgendwie fast eine Stunde schon irgendwie waren die Läufer unterwegs und der stand immer noch am Start und er hat sich nicht bewegt. Und keine Ahnung, woran es lag. Ich habe ihm das auch so mitgeteilt. Er meinte, er hätte vielleicht irgendwo versehentlich was gedrückt oder so, was ich aber auch nicht glaube. Das wirkt sich da auf mein Ding, glaube ich, nicht aus. Eventuell müsste er, das hat die App mir zumindest gesagt damals, als ich draufgegangen bin, du musst quasi sagen, dass sie immer auf deinen Standpunkt zugreifen darf. Also okay, du kannst ja immer machen, immer oder bei Benutzung der App. Und da steht auch irgendwo, dass du es immer machen sollst, weil bei Benutzung der App funktioniert dann, glaube ich, nicht. Und vielleicht ist da der Fehler gewesen. Ich weiß es nicht, was er gemacht hat. Das kann natürlich aber sein. Kleiner Hint. Ja. Hat dich das denn nicht gestört, mit dem Handy zu laufen? Ich hatte eine gute Hose, wo die rechts und links so Taschen hat. Da habe ich links meine Gels gemacht, rechts das Handy. Und dann hatte ich noch einen Gürtel gehabt, wo ich die ganzen anderen Gels quasi mit reingemacht habe. Und ich war echt froh, die immer schnell zu nehmen. Und ich habe, wie gesagt, bei 5 angefangen und dann habe ich bei 8, bei 12 habe ich dann, glaube ich, wieder genommen und die wurden dann ganz schnell leer und das fand ich dann immer ganz gut, aber wie gesagt, das Handy an sich stört mich eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch kein Riesenhandy, das will ich nicht. Bin dann ganz froh mit dem etwas kleineren. Von daher, nee, es war jetzt nicht das Problem, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft eventuell Ja, gerade jetzt hier Garmin als Uhrenhersteller da auch ein bisschen mitreagiert. Ich habe letztens auch hier nochmal Verweis an Carbonlaktat gehört, dass die neue Triathlon-Uhr getestet hat. Und da gibt es jetzt zum Beispiel das Garmin Pay. Und wie genial ist das denn? Du brauchst nicht mal ein Handy mitnehmen, wenn du dich irgendwie miteinander verlinkst, kannst du deine Uhr mitnehmen. Und wenn du irgendwie mal kein Geld zur Hand hast, aber brauchst was zu trinken oder so, dann bezahlst du einfach mit der Uhr. Das ist doch das, was jeder braucht quasi. Ja. Nein? Gut. Ja, nee, doch, also wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab den Bericht auch gehört, aber so Garmin Pay an sich, ja, also das fand ich jetzt so, okay, da habe ich mir halt gedacht, so, brauche ich es eigentlich? Also ich denke mir öfters mal, scheiße, hättest du jetzt mal Geld mitgenommen, ja? Und da, ja, denke ich mir auch. Ja, ich habe Geld dabei immer, also ich, ja, deshalb, halt, ja. Ich will kein Geld mitnehmen, das ist das halt, ja. Ja, aber das stört doch überhaupt nicht, also ich, also den Einwand, den sie da gebracht haben, so von wegen, ja, irgendwie Klimpergeld und so weiter, das ich, also ich finde, das stört überhaupt nicht, hatte ich jetzt noch nie irgendwie Probleme mit, Bei mir ist es eher die Vergesslichkeit. Die Uhr habe ich eher dabei, als dass ich dran denke, ich sollte vielleicht noch Geld mitnehmen. Das ist wie mit Taschentüchern. Aber das geht mir genauso. Ich denke da auch nie dran, Geld mitzunehmen. Und wenn du dann halt mal in die Verlegenheit kommst, dass du wirklich irgendwie es dir schlecht geht oder so und du bräuchst mal Zucker, dann wäre sowas halt, da brauchst du ja auch keine Gedanken mehr machen. Ja, gut, das muss jeder für sich wissen. Wie gesagt, eine so, der andere so. Hätte ich auf dem Adrian gehört und würde ohne Uhr laufen, dann hätte ich auch das Kilometerproblem nicht. Gut, ich will mal ganz kurz, ich habe nämlich ein paar Fragen bekommen und ich habe die Leute immer auf den Podcast verwiesen. Ich muss jetzt mal hier ein paar Fragen leider beantworten. Zu einem hat mich der Daniel, der jetzt 100 Kilometer gelaufen ist, noch gefragt, ob ich ein paar Tipps hatte, weil er ja auch gerne unter 3 kommen möchte. Und ja, ich kann dir leider keine Tipps geben. Du bist schon bei dem besten Trainer, der dir das helfen, der dir dabei helfen kann, das zu schaffen. Und ja, vertraue ihm und sag ihm, dass du unter 3 kommen willst und dann macht er dir das schon. des Weiteren, ich habe jetzt leider die Namen jetzt nicht mehr dazu geschrieben, aber ich hatte eine Frage bekommen, wie fühlt es sich an, wenn man so schnell einen Marathon hinter sich hat? Ich muss sagen, ja, der Schmerzfaktor ist trotzdem da, egal wie schnell man läuft. Und eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wenn du dann irgendwo siehst bei Kilometer 30 und du bist gerade bei 2 Stunden, ist schon eigentlich ein ganz cooles Gefühl. Aber jetzt das, ob ich jetzt wie die Lisa damals oder wie die Lisa jetzt, ich damals 3 Stunden 54 gelaufen bin oder jetzt unter 3, ich finde, den Marathon irgendwann sagt dein Kopf dir einfach, ey, du hast einfach keinen Bock mehr hier zu laufen, hör doch einfach auf. Ja. Weißt du, was der Unterschied ist? Das Finisher-Befehl. Ja. Das stimmt. da kannst du echt Pech haben sonst. Ja? Aber bei unter 3 Stunden hast du da noch überhaupt kein Problem. Da hast du noch freier. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also normalerweise hast du also von den Sachen, die da sind, eigentlich immer reichlich. Zumindest die ich ja gerne hätte. Dann kam eine sehr coole Frage, wie ich finde. Wann wusstest du, dass du die Zeit schaffen würdest und gab dir das einen Schub? Ich wusste das, als ich das Ziel gesehen habe, vorher nicht. Ich habe jedes Mal ein bisschen auch gebankt, weil wie gesagt, hinten raus gingen die Zeiten auch. Da siehst du auch bei Strava, wenn du so die Geschwindigkeits Anzeige anguckst, die ging immer weiter runter, also die wurde immer langsamer. Und selbst als ich gerechnet habe, die Zeit war dann, also 3 Minuten hatte ich immer so ein bisschen Puffer zwischen Kilometer 30 und 35. Aber trotzdem war ich mir nie sicher, weil wie gesagt, dann fing das mit den Oberschenkel an und so. Aber als ich das Ziel gesehen habe und als ich auf dem roten Teppich war, in dem Moment wusste ich, ich habe es geschafft. Es wird mir keiner mehr nehmen, die 1,5 Minuten, da könnte ich mich sogar hinlegen und krabbeln, das schaffe ich noch. Aber es gab mir auch keinen Schub mehr, weil, wie gesagt, dann war es eigentlich schon vorbei. und die letzte Frage, wie ich mit den Schuhen zurechtgekommen bin, habe ich ja schon quasi ein bisschen beantwortet. Ich fand die übelst geil. Also ich muss sagen, diese Schuhe, die zu tragen, ist schon so angenehm, so toll. Also ich weiß, Thomas, ich gebe dir hier den Tipp. Kaufst du dir? Habe ich schon. Sehr schön. Dann machen wir demnächst mal zusammen einen Bericht über die Schuhe. Hast du schon zu Hause? Nee, also sie hätten eigentlich gestern kommen sollen, aber irgendwie, als ich schon gesehen habe, dass sie per Hermes kommen sollen, dann wusste ich eigentlich schon, dass es noch das schwierig wird. Mittwoch. Ja, also ich finde das übelst geil, wenn du in den Schuhen drin bist schon allein, du merkst, das ist kein Schuh wie jeder andere. Du hast bei jedem Schritt so ein, als würdest du einsacken, ja, und das drückt dich halt jedes Mal nach vorne und deine Beine, die fliegen jedes Mal selber nach vorne. Du brauchst gar nicht viel machen, ja. Also das ist einfach ein tolles Gefühl, mit den Schuhen zu laufen. Ich bin hellauf begeistert. Ich muss dazu sagen, ich hatte die Pegasus 32, Pegasus 33 und die Pegasus 34 und ich bin in der Vorbereitung ab Mitte Februar nur noch in den drei Schuhen gelaufen, weil das die einzigen Schuhe waren, wo ich keine Achillessehnenschmerzen hatte. Und seitdem ist es komplett weg. Ich habe jetzt auch wieder andere Schuhe ausprobiert. Es geht. Also diese Schuhe haben mir auch quasi geholfen. Die sind quasi perfekt für mich zugeschnitten und da hatte ich auch kein Problem, sag ich mal, das Geld auszugeben, dann doch schon eher. Aber ich wusste, dass dieser Schuh schon für mich gemacht ist. Und ja, wenn man es möchte, es ist sehr viel Geld, das muss ich sagen, aber es ist auch ein genialer Schuh, das muss ich auch sagen. Ja. Hat sich für dich auf jeden Fall ausbezahlt, ne? Und ja, eine gute Schuhe hat ja auch seinen Preis. Ja, und ich sag mal, Laufen ist ja an sich sonst kein wirklich teurer Sport, ne? Man muss sich auch mal was gönnen. Ja, stimmt. Wie gesagt, ich kaufe mir ja sonst nicht so viele Schuhe. Ja, meine Schuhauswahl ist echt überschaubar. Aber ja, es ist aber auch, ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, es ist auch nicht für jeden Schuh. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute damit gar nicht so gut zurechtkommen. Gerade mit diesem Vordrang-Effekt von dem Schuh. Ja, also ich kann mir echt gut vorstellen, dass Leute damit Probleme haben könnten. Aber für mich passt es perfekt. Und, ja. Musst du denn da wirklich zwingend Vorfuß, Mittelfuß laufen oder funktioniert das auch sonst gut? Oder wie läufst du eigentlich? Weißt du das? Also ich laufe Mittelfuß auf jeden Fall und da passt und ja, also ich weiß gar nicht, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich dadurch anders laufe, ja? Also gerade wenn es schwieriger wird, jetzt beim Marathon, wie gesagt, so bei Kilometer 30, habe ich extrem das erste Mal die Schuhe gemerkt. Also die Schuhe, die waren so, wir hatten ja vorher das Thema, vor zwei, drei Episoden, dass ob ich die wirklich tragen will, weil ich die noch nicht wirklich eingelaufen habe. Ich hatte die ja ein paar Mal noch so auf kürzeren Läufen mitgehabt und ich hatte jedes Mal die ein bisschen anders gebunden, weil wie gesagt, das ist so ein einfach nur ein Socken, der da drüber ist. Die haben keine Lasche, die haben gar nichts. Und wenn du die jetzt bindest, dann musst du gucken, wie du sie bindest. Ja? Du musst ja auch gucken, dass du jetzt nicht irgendwie so einen Dreher in den Schnürsenkeln hast, weil das drückt manchmal so ein bisschen. Und ich hatte ja vielleicht auch Glück. Also beim Marathon selber war es das erste Mal, wo ich sie gar nicht gemerkt habe. Und wie gesagt, bei Kilometer 30 mir extrem die Schuhe aufgefallen sind, wie sehr sie mir gerade helfen, das Tempo weiter aufrechtzuerhalten und das nicht irgendwie bleiernd werden, dass ich meine Füße nicht mehr heben kann, sondern eher im Gegenteil, sie mich weiter nach vorne gedrängt haben und ich ja habe einfach das Gefühl, dass ich ständig sauber auf dem Mittelfuß aufkomme und nicht irgendwie dann später auf der Hacke oder sowas. Aber ist ja irgendwie schon krass, ne? Bei so einer banalen Sache wie bei einem Schuh, den sich dann, ich sag mal, die Menschen tragen ja schon seit irgendwie, keine Ahnung wie viele Jahren Schuhe, dass da nochmal irgendwie so einen spürbaren Vorwärtseffekt gibt, ne? Weil es war jetzt wohl auch schon. Das ist schon fast eine Revolution. Ja, war jetzt auch schon ein paar Mal, habe ich gelesen, bei ich glaube, zwei Marathons, dass irgendwie Adidas-Athleten ihre Schuhe so quasi umgebrandet haben. Ne? Also, dass sie sich dann einen Vaporfly geholt haben und dann mehr schlecht als recht die drei Streifen drauf gemalt haben. Ja, ich meine, bessere Werbung kann man sich ja dann nicht wünschen als Nike, ne? Das stimmt. Ich habe das von New Balance gehört, dass sie sich so ein bisschen abgeklebt haben, beziehungsweise das Nike-Zeichen abgeklebt haben und New Balance drauf gemacht haben. Viele Storys. Jetzt, wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal hier so das Thema, das habe ich vorletzten Monat mal hier gebracht, so von wegen, ist der Schuh irgendwie, geht das schon in Richtung Doping? Na, könnt ihr euch erinnern? Lukas, was würdest du sagen jetzt? Ich meine, du hast jetzt nicht gedopt, hast jetzt die ausprobiert und das auch beim Marathon, ne? Jetzt im Vergleich zu den anderen. Ist das deiner Meinung nach, so jetzt als erprobter Vaporfly 4% Läufer, ist das in deinen Augen irgendwie schon ein krasser Vorteil für Läufer, die jetzt, sage ich mal, von Nike gesponsert werden und den Schuh bekommen? Ja, nee, würde ich nicht sagen. Also, ich finde, es hält sich noch in Rahmen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Doping ist. Gibt dir das einen Vorteil? Also, drücken wir das ein bisschen nicht so krass aus, ein bisschen milder. Ja, das auf jeden Fall. Also, hundertprozentig. Also, wer mit den Schuhen nicht läuft, der hat Wettbewerbsnachteil auf jeden Fall. Also, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Okay. Ja, lassen wir das mal so stehen. Abschließend nochmal auch an dich jetzt hier die Frage, du hast jetzt dein Ziel, dein erklärtes Ziel ist Sub 3, hast du jetzt quasi geschafft, jetzt müsstest du eigentlich in Marathonrente gehen und jetzt mit Triathlon anfangen, oder wie sind deine Pläne? Ja, meine Pläne sehen erstmal so aus, das ist ja der Zugspitzlauf, bei denen habe ich mich angemeldet, dass der vor der Tür steht. Und ja, schön, dass die Lisa da ist, denn ich hatte nach unseren beiden Erfolgen ein schönes Gespräch mit der Lisa, die mich darauf hingewiesen hat, dass ich mich hiermit für den Boston-Marathon qualifiziert habe. Und das heißt? Nix. Das heißt nur, dass... Ich will nur hier sagen, dass die Lisa hat sich sogar extra Mühe gemacht, hat nochmal die genaue Zeit rausgefunden, es war 3:10. Für 3:10 für meine Altersklasse müsste ich laufen, um mich für Boston zu qualifizieren. Und ja, im Endeffekt ist es ja, Boston war ja vor kurzem, also ich habe noch jede Menge Zeit, mir Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Ich glaube bis Oktober sogar. Ja, siehst du. Ja, ich glaube, aber das, wird ja, da ich meine, das Ding ist aber auch jedes Jahr ausgebucht, ne? Also ich glaube, ist ja nicht so, dass man sich da jetzt irgendwie wirklich sehr viel Zeit lassen kann, ne? Nee, das hat auch nichts mit der, also da werden halt die Schnellsten genommen, wenn jetzt das Kontingent erreicht ist, dann stufen die Bewerberzeit runter. Also das hat nichts mit, also das ist praktisch ein Cut-off, glaube Ende Oktober, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, und dann werden praktisch die Startplätze, die haben, an die Besten, die sich beworben haben, vergeben. Oh, cool. Okay. Ja, wieder gut, ganz gute Karten. Zumindest von meiner Cut-Off-Zeit bis zu dem, was ich habe, das ist ja dann ganz okay. Ja, ich weiß noch nicht. Also wie gesagt, ich bin jetzt erst noch in meinem Siegestaumel hier und ich mache mir echt gerade so wenig Gedanken über irgendwas anderes, als das jetzt zu genießen. Ich habe, wie gesagt, in 5 Jahren 7 Anläufe und ich habe aber, muss dazu sagen, immer darauf hingearbeitet und nicht gesagt, ich will jetzt 3 Stunden, sondern ich habe mit jedem Marathon mich auch der Zeit quasi angenähert, aber wollte die Zeit ja nicht packen. Ich habe jetzt einmal gesagt, ich will das da jetzt drunter kommen und ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe, indem ich das quasi gesagt habe und ich habe gesagt, jetzt diesen Marathon, der soll unter 3 Stunden und ja, es ist passiert quasi. Und ich glaube, ich weiß nicht, was es mit mir gemacht hätte, wenn ich das nicht geschafft hätte oder knapp geschafft hätte, knapp nicht geschafft hätte. Weil ich glaube, das gibt schon so einen psychischen Knacks, sag ich mal, dass man, also, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen, ja, ich wollte jetzt auch das hinter mich haben, weil, wie gesagt, es sind jetzt 5 Jahre, die ich wirklich da drauf jetzt drin gearbeitet habe und ich würde gerne auch mal was anderes machen. Der Adrian hat ja schon gesagt, so Triathlon-mäßig, ich würde auch gerne mal irgendwann mal ein 70-3-Rennen machen. Vielleicht auch nächstes Jahr, man weiß ja nicht. Und deswegen wollte ich das jetzt auch schaffen. Und deswegen habe ich gesagt, das jetzt muss es sein. Ne? Und jetzt ist die Zeit gekommen, das zu schaffen. Der Sprung war echt krass. Aber ich habe auch nicht daran gezweifelt, mit einer stärkeren Vorbereitung und mit einem Coach, der mich sehr gut kennt, dass ich das dann doch hinkriege. Und ich muss echt sagen, ich habe in der Vorbereitung wirklich nicht einmal gezweifelt, dass es knapp wird. Aber die Vorbereitung selber war nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie ich schon sagte, Halbmarathon in Bonn musste ich ausfallen lassen wegen Krankheit. Die letzten Wochen immer wieder mal so ein bisschen verschnupft gewesen. Konnte auch den letzten langen Lauf nicht machen. Aber da ist es auch, da muss ich sagen, also absoluten Dank an Adrian, der mich da auch ein bisschen beruhigt und immer sagt, ja, das meiste, also das, was wir machen sollten, haben wir schon hinter uns. Alles, was du jetzt machst, ist Bonus. Also es fällt Es fehlt dir nichts für den Lauf, du wirst es trotzdem schaffen, auch wenn du das jetzt nicht machst. Und dass es bei Krankheiten dann halt auch mal ein bisschen dich mal zurücknehmen muss und sagen muss, okay, ja, Vertrauen in den Coach, der wird schon das Richtige draus ziehen. Und ja, wie gesagt, die Vorbereitung habe ich komplett in Adrians Hand gegeben und er wusste mein Ziel und ich hatte Vertrauen und habe es geschafft. Also, ja, und das ist ja auch, so wie du sagst, wenn zum Beispiel ein so ein langer Lauf ausfällt, eigentlich sind das so Sachen, die weiß man ja selber, dass das keinen Unterschied machen kann. Aber irgendwie spielt der Kopf dann komische Spielchen und dann ist es schon immer wertvoll, glaube ich, wenn man einfach einen Coach an der Seite hat, der sagt, pass auf, das ist jetzt total egal, das funktioniert trotzdem. Wir haben alles gemacht, was wir gemacht haben sollen. Und genau. Ja, das ist, glaube ich, dann nicht verkehrt. Ja, das auf jeden Fall. Also das beruhigt auch einen wirklich, wenn es dann heißt, ja, jetzt okay, es ist der letzte lange Lauf, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Adrian, willst du was dazu sagen? Ja, also was ich dazu sagen muss, ist, das hast du jetzt schon vorhin erwähnt, also dieser Sprung von 3,12 auf 2,58 ist jetzt kein alltäglicher, ne? Also das ist ja schon wirklich eine Wucht, ne? Also in diesem Bereich sich noch so zu verbessern. Ich habe das schon in der letzten Episode mit Thomas, haben wir schon mal darüber gesprochen und da habe ich schon mal erwähnt, ne, dass das eher mit kleineren Schritten geht, ne? Und dass es manchmal geht man auch zwei Schritte zurück, bevor man einen richtig großen wieder nach vorne machen kann. Aber was dich halt da so wirklich auszeichnet, und das habe ich jetzt einfach so mit den Jahren, wusste ich es einfach, ist, und das wusste ich auch, weil, was du jetzt gar nicht erwähnt hast, dein Zehner in Gießen, ne? Der lief ja auch nicht, der lief ja solide, aber der lief jetzt nicht so, ne? Nicht so gut. Beziehungsweise die Zeit, die du da gelaufen bist, die zeigt ja, das ist ja keine, im Marathon keine 2,58er Zeit, so hochgerechnet. Und das ist halt der Punkt, ne? Was dich halt auszeichnet, ist halt wirklich so, und das hast du am Anfang gesagt, ne? Dein Dickschädel, also deine mentale Stärke. Das ist einfach so, und das hast du schon mal in den Wettkämpfen, in den Marathons in den letzten Jahren schon gezeigt gehabt, wo du wirklich mit, würde ich schon fast sagen, minimalistischem Training wirklich so das Optimale rausgeholt hast. Ne? Also du bist ja in den letzten Jahren kaum mehr als 50 Kilometer in der Woche gelaufen. Ne? Und dann bist du halt irgendwie, ne, 3,20er Marathon, 3,12er Marathon, ne? Also das ist schon, ich muss schon sagen, das ist schon richtig gut, ne? Aber als du jetzt dein Vorhaben dann geäußert hast, 2,58, ne, dann haben wir uns ja auch noch danach unterhalten und dann habe ich ja auch noch gesagt, dass, ne, also jetzt okay, jetzt müssen wir reinhauen, ne? Jetzt nicht nur das Volumen erhöhen, aber auch die Intensität und es gäbe da eigentlich nur also wirklich Sub 3 oder gegen die Wand. Ne, also weil ich wusste, dass du das auch so angehen würdest. Ne? Wir haben ja auch schon auch vor dem Rennen mal kurz gesprochen und ich habe dir auch aufgrund der Erkrankung, die du die Woche davor schon hattest, ne, hast ja ein paar Tage Fieber gehabt und so weiter, da habe ich gesagt, versuch mal ein bisschen so ein bisschen zurückzurudern und versuch erstmal anfangs so ein bisschen reinzukommen, ein bisschen langsamer zu laufen. Und dann habe ich während des Rennens die ersten 7 Kilometer gesehen und dann habe ich mir gedacht, ich gehe lieber laufen, bevor ich hier ausflippe. Das war dann richtig krass. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich dann im Ziel, das Problem in Hamburg ist, wenn im Ziel ist, dann sind da keine Leute, die, also jetzt keine Supporting Crew oder meine Freunde, die sind halt alle gar nicht da, weil du wirklich so ein bisschen, ja, du läufst um die Ecke und da ist halt wirklich Containerlandschaft und da sind keine Menschen, ja. Und da hatte ich mein Handy rausgeholt und ich musste ja irgendwo auch hin mit meiner Freude und ich habe einfach nur 36 Nachrichten bei uns in der WhatsApp-Gruppe gelesen. Und ich habe die mir mal durchgelesen, dann stand dann so viel zu schnell, gegen eine Wand, oh Mann, und dann so die letzten Nachrichten, Glückwunsch, yeah, super, und da habe ich auch mal in meiner Sprachnachricht alle Emotionen nochmal rausgehauen. Genau, und diese Nachricht kommt auf jeden Fall am Anfang oder am Ende dieser Sendung. Und was ich aber auch immer dazu geschrieben habe, als wir uns mit Thomas drüber unterhalten haben, da habe ich auch, wie gesagt, ich habe da immer geschrieben, entweder er hatte richtig guten Tag und er schafft das, ne? ja, oder das wird wirklich ein sehr schwerer Tag, ne? weil so in dem Tempo, in dem du das angelaufen hast, ne, und ich meine, das muss man auch können, ne, das muss man erst können, die ersten 10 Kilometer unter 4 Minuten anzulaufen und das bei Kilometer 35 gerade mal 10 Sekunden oder so langsamer zu werden, ne, 10, 12 Sekunden, also das, es ist schon krass, ne? Also das, ja. Da kommt der Dickschädel auf jeden Fall raus, weil ja, dann, wie gesagt, bei Kilometer 8, nee, bei Kilometer 10, glaube ich, so habe ich gesagt, nicht unter 4,20 heute, ja, also 4,20, nicht über 4,20, also 4,20 geht, aber alles drunter, dann gibst du nochmal Gas. Und ich hatte mich echt, es hat mich echt gewundert, wie gut das geklappt hat. Und ich muss sagen, bei Kilometer 12, also kurz vor der, auf jeden Fall kurz vor dem Tunnel, habe ich gesagt, weißt du was, heute ist Race Day, also deswegen läuft so gut, weißt du, und ich hatte die ganze Zeit, wenn du auch lange Läufe hast und also da, das war das Einzige, wo ich so ein bisschen gehadert hatte, aber ich habe, wie gesagt, mich 100% darauf verlassen, dass du das schon weißt, weil ich bin nicht einmal über 34 Kilometer gelaufen als langer Lauf. Ich bin immer so um die 33, 32, dann war mal so eine langsamere Woche, dann war es wieder bei 32 und wieder 33 und da habe ich gedacht, na gut, das wird schon werden. Und aber trotzdem, ja, wie gesagt, nicht einmal so über 34 und nicht mal an 36 geschnuppert. Und da hatte ich mir auch schon gedacht, oh, das, ob das nicht zu wenig ist. Aber ja, als ich dann im Rennen war, merkst du den Unterschied zwischen Training und Wettkampf. Ja? Dann bist du einfach ganz anders Tempo und ganz anders motiviert, das auch ja, zu schaffen, das Tempo zu halten. Und ich hätte, glaube ich, nicht einmal im Training so. Auch bei Intervallen oder so, da ist mir die 4,20 eher schwer gefallen und in Hamburg sind die 4 oder 4,08, was ich meistens, glaube ich, hatte dann später, das war ein normales Tempo für mich in dem Moment. Ja. Ja, sehr cool. Ja. Nochmal abschließend Frage an euch beide, angefangen bei der Lisa, Düsseldorf-Marathon, Empfehlung für andere Hörer und Interessierte? Muss ich auf jeden Fall sagen. Also ich meine, dass der verhältnismäßig jetzt gar nicht so teuer war. Ich glaube, der hat mich damals Anfang des Jahres 60 Euro gekostet, was schon mal verhältnismäßig zu so Sachen wie Berlin echt günstig ist. Verpflegung war top, also da gab es unterwegs, konnte man sich auch Gele holen. Es gab jetzt vielleicht nicht am Ende, aber es gab zwischendrin auch Cola und Iso-Getränke. Bananen gab es im Ziel. Das Einzige, was im Ziel war, es war wirklich weit bis zum Nachzielbereich. Also gefühlt war es echt weit. Weiß nicht, ob es wirklich so weit war, aber es hat sich weit angefühlt. War aber auch super Verpflegung. Man konnte draußen sitzen, es gab aber auch ein Zelt. Gab Cliff Bars, da war ich komplett bedient dann. Ich war glücklich. Weißt du, ein Cliff Bar, zwei Brote. Ja, es gab zwei Cliff Bars umsonst. Ach so, okay. Das habe ich mir an dem Tag auch verdient gehabt. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich gehört habe, das war, dass wohl beim Halbmarathon die Ausgabe von den Kleiderbeuteln überhaupt nicht funktioniert hat. Die müssen ewig auf die Kleiderbeutel gewartet haben. Es war aber ja auch das erste Jahr, dass Düsseldorf den Halbmarathon angeboten hat. Also vielleicht haben sie da einfach noch ein bisschen organisatorische Probleme gehabt. Aber sonst auch die ganzen Helfer extrem nett gewesen. Und also ich fand es echt gut. Also mir hat Düsseldorf gefallen. Sehr schön. Und Lukas, Hamburg. Wie ich schon sagte, für mich persönlich von allem drumherum, auch von der Strecke her, der beste Marathon, den ich bis jetzt gelaufen bin. Bin ja einige gelaufen. Es war einfach ein super Tag. Man muss natürlich das Wetter abkönnen. Das ist natürlich das Ding schlechthin. Der Moderator hat auch schon gesagt, letztes oder vorletztes Jahr mit Hagel und so. Also dann haben die auch mal Sonnenschein gehabt. Das ist halt, wer auf Regen steht, der sollte auf jeden Fall Hamburg auf seine Liste setzen. Und du sollst ihn doch gut verkaufen und nicht noch nichts machen. Ja, so manche mögen ja dann nicht das heiße Wetter. Aber gut, ich kann es auch noch besser verkaufen. Wie gesagt, die Messe ist echt schön, überschaubar, aber nicht überlaufen. Das muss ich sagen. Vielleicht hatte ich auch gerade Glück gehabt, weiß ich nicht. Es gab draußen ein gutes auch Catering, da konnte man, da gab es eigentlich quasi alles, was man so das Herz begehrt. Was ich persönlich dann halt ein bisschen komisch fand, war, dass der Ballontyp nicht da war, aber es gab welche, das habe ich dann, wie gesagt, auf Fotos gesehen. Die Strecke ist von der Stimmung her einfach auch der Hammer. Also ich habe eigentlich immer nur was vom drumherum mitbekommen, wenn Leute auch da waren. Ansonsten kann ich mich heute nicht mehr so gut daran erinnern, wie ich jetzt bei Kilometer, wenn ich jetzt mal irgendeinen rausgreife, 22, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber wenn ich jetzt so sehe, hier Landungsbrücken, Kilometer 15 bis 17, was da an Stimmung ist, Jungfernsteg, was da an Stimmung war oder auch die letzten Meter, also da Gänsehaut. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch, als ich die Zeit und die ganze Stimmung, und ich hätte das gerne noch ein bisschen mehr genossen, aber ich hatte auch da Pipi in den Augen und bin durchs Ziel gelaufen und vielleicht auch ein bisschen vom Regen. Aber ja, also es ist, wie gesagt, die Strecke ist genial, du hast immer das Gefühl, du läufst bergab. Du hast zwischen Kilometer 8 und 10, 11, hast du wirklich einen krassen Berg, den es runter geht, aber den läufst du nirgendwo wieder rein. Also eine super Strecke. Ich kann es echt empfehlen. Mach das mal. Nächstes Jahr habe ich so ein bisschen rausgehört, will Elisa sich dran ausprobieren, und ich prognostiziere deutliche Steigerung als jetzt in Düsseldorf. Okay, da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf. Ja, was ich hier nochmal anbringen wollte, bevor wir hier Schluss machen. Habt ihr das von London Marathon mitbekommen, was die mit den Getränkebeutelchen gemacht haben? Das wollte ich euch gerade fragen, ob das bei euch auch gewesen ist. Mit den Algen, das meinst du wahrscheinlich, ne? Genau, das mit den Algen. Nein, das gab es leider nicht. Das war so etwas, wo ich ein bisschen irritiert war, aber wie gesagt, die Helfer, die waren top. Die hatten einmal diese Plastikbecher, diese durchsichtigen für Wasser, und dann hatten die für ISO, hatten diese Pappbecher. Und ich habe einmal so einen Pappbecher gegriffen, weil da derjenige nichts gesagt hatte, und ich dachte, das wäre Wasser, aber war ISO. Na, okay, wollte ich jetzt nicht unbedingt in dem Moment, aber okay. Und dann später hat das geswitcht, dann war Wasser auch in Pappbechern und das ISO auch. Aber wie gesagt, die haben dann immer geschrien, und da konntest du... Bei uns stand ein Schildchen davor. Ja. Oder dahinter. Manchmal kriegt man das nicht mit. Okay. So schnell war ich nicht unterwegs. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber manchmal, wie gesagt, da bist du so in einem Tunnel, und ich habe mich ja wirklich oft, habe ich vielleicht gar nicht so erwähnt, aber immer wenn ein Windchen kam oder sowas, ich habe mich wirklich ein paar Schritte mehr, und ich war hinter einem Typen und habe mich da wirklich in dem Schatten versteckt, also in seinem Windschatten sozusagen. Weil ich habe das fast die gesamte Strecke gemacht. Also da kriegst du manchmal wirklich auch nichts mehr mit. Ich hatte ja die eine Szene, die eine Kurve sozusagen, hatte ich ja mal erwähnt, die drei Leute geschnitten haben, und ich war in der Mitte, und neben mir lief eine ja, etwas zierlichere Frau, in deren Windschatten ich mich versteckt habe, der nicht so viel gebracht hat, aber die war halt gerade neben mir. Und dann lief einer von rechts und wollte natürlich auch schneiden, und ich dachte, wenn ich jetzt hier nicht ein bisschen zurückdränge, dann läuft er mir rein und ich laufe ihr rein, und dann liegen wir alle drei auf der Nase. Dementsprechend habe ich dann in der Kurve doch ein bisschen, ja, sie laufen lassen, sag ich mal, dass ich hinter ihr reinkomme, weil sonst wäre das schief gegangen. Das habe ich schon gesehen. Ja, aber ansonsten hat das alles wunderbar geklappt. Keine komischen Ausfälle wie sonst immer. Keine, die mich weggedrängt haben, als ich das Getränk weggezogen haben wie sonst immer. Es war auch dementsprechend Hamburg, klare Empfehlung. Aber das, was du sagst. Sehr schön. Also wie gesagt, das mit den Algen, sorry, jetzt habe ich das irgendwie total vergessen. Das gab es leider nicht, aber ich hätte es mir gewünscht, ja, weil ich hätte es auch gerne mal probiert, weil man schluckt ja einfach anscheinend nur den Beutel, und das sitzt sich ja. Ja, vor allen Dingen, ich fand es aus mehrerlei Hinsicht eigentlich eine super coole Idee. Zum einen, klar, hast du den ganzen Müll nicht, ne? Also ich meine, das ist halt, wenn es Algen ist, sag ich mal, vollständig biologisch abbaubar. Kannst du, glaube ich, theoretisch auch mitessen, wobei da ist immer die Frage, ob das dann so sinnvoll ist, wenn du gerade am Anschlag Sport machst, aber das ist halt auch nicht schlimm, wenn du es einfach auf die Straße schmeißt, löst sich dann spätestens beim nächsten Regen wahrscheinlich auf. Aber ja, ich finde es auch ganz cool, weil die werden ja wahrscheinlich ein bisschen kleiner sein als so ein Pappbecher, und du hast sie dann einfach besser portioniert, ne, und verschüttest nicht den, also ich meine, wenn du so einen Becher hast, selbst wenn du da die Technik gut raus hast, schüttest du dir ja schon die Hälfte immer irgendwo sonst wohin, nur nicht in den Mund. Und ich glaube, das kann man mit den Kügelchen einfach besser dosieren. Ja, da hätte ich auch noch eine Story von Hamburg. Das war bei Kilometer, ich glaube, 35. Da hatte ich mein letztes Gel genommen, und ich habe mir das Wasser geschnappt. Und ich wollte das gerade so zum Mund führen, und in dem Moment habe ich irgendwie, keine Ahnung, bin ich so ein bisschen, also weißt du, wie man, wenn man aus dem Tritt kommt, so ein bisschen, das Wasser ist einfach in mein Gesicht geschüttet. Ja, der komplette Becher hat sich immer im Gesicht verteilt. Und ich muss da in dem Moment an Patrick Lange denken. Und ich frage mich, wie macht er das jedes Mal? Der schüttet sich das so einfach alles ins Gesicht, einfach nur jedes Mal. Und das hat mir alles in so einem Auge, und ich dachte, nee, also in dem Moment hatte ich also ein bisschen so auch gedacht, ah, jetzt, also jetzt passiert noch sowas, ey. Nee. Alles gut. Gut, abschließend noch mal eine Frage an Thomas. Bei all diesen Marathon-Talk heute, kriegst du da Lust, vielleicht auch selber einzumachen, oder sagst du, nö, momentan kein Thema? Ja. Jein, also mich würde schon interessieren, wie schnell ich mittlerweile laufen würde, ne? So ein Solo-Marathon. Aber ansonsten. Bald 4% mehr. Bald 4% schneller, ja. Aber ansonsten. Das wäre doch mal ein Grund, oder? Mal einen Herbstmarathon anzugehen, schon mal alleine. Ja, aber weißt du, wenn du einen Marathon machst, pass dann auf. Musst du ja auch wieder Marathon-Training vorher machen und dann. Pass auf, hier, also es sind viele Leute in Frankfurt dabei, habe ich gehört. Wenn du mitmachst, mache ich auch mit. kannst du dir erst überlegen. Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall zum Anfeuern dabei, von daher. Siehst du, die Lisa ist auch da. Ich weiß schon, ich krieg nachher wieder eine WhatsApp, schneid das bitte raus. Ja, ich meine, ist ja nicht so, als würde ich dieses Jahr keinen Marathon laufen. Ich mache halt vorher noch was anderes. Ja, das stimmt. Unter erschwerten Bedingungen läufst du. Genau, aber das ist, weißt du, das war so das erste damals so vor dem Ironman, was du dir gedacht hast. Du willst einmal einen Marathon laufen, beziehungsweise auf den Marathon starten und mit dem Gefühl im Kopf oder der Denke, ah, jetzt nur noch den Marathon und dann hast du es geschafft. das ist auch ganz lustig, ja. Ja, das ist echt, also ich habe mir nach dem Marathon auch mal gedacht, irgendwann, also 2-3 Tage später, also stell dir mal vor, du fährst nur 180 Kilometer Rad davor und dann schwimmst du davor noch, also die 180 Kilometer haben mich schon abgeschreckt, aber okay. Ja, aber das ist auch so, wie jetzt ja auch die 100 Kilometer da vom Daniel, weißt du, das sind so Sachen, die kriegst du einfach nicht in den Kopf rein. Oh, selbst jetzt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Training 100 Kilometer mit dem Rad unterwegs bin, dann denkst du zwischendurch immer, ja, jetzt müsstest du eigentlich vorher noch 4 geschwommen sein, noch 80 fahren und dann noch einen Marathon laufen. Das kannst du dir selber noch nicht mal vorstellen. Also das ist dann nur in dem Moment, wo du es machst, irgendwie real. Genau. Obwohl du schon einen gemacht hast, kannst du es trotzdem nicht vorstellen, ja, beim nächsten Mal. Ne? Ja, das ist immer wieder aufs Neue so. Es ist ja nicht so, dass das, wenn du einen gemacht hast, du denkst, okay, das passt schon. Ne, den Gedanken, den hat man eigentlich immer. Ja, das stimmt, beim Training. Ja. Und ich denke, ähnlich ist es ja wahrscheinlich bei den 100 Kilometern, die du dann läufst. Du kannst, also ne, 100 Kilometer laufen ist ja... ja. Ist schon, ja, schon eine krasse Nummer, das stimmt. Apropos 100 Kilometer laufen, wir haben auch unser Strava-Athlet der Woche. Ach ja, richtig. Ja, dann. Adrian, bitte, ja, du warst heute ein bisschen ruhiger. Okay, ja, also ich würde sagen, du hast es ja schon quasi vorweggenommen, unsere beiden LL100K-Jungs, die haben das ja wirklich am Wochenende richtig mega, mega durchgezogen. Ludwig und Daniel würden wir dann hiermit zu den Athleten der Woche küren, mit ihren wirklich richtig krassen 100 Kilometer WHEW-Wettkampf. Ja. Auf jeden Fall. Und auch hier dann von unserer Seite herzlichen Glückwunsch euch beiden. Echt krasse Leistung. Und ich, wie gesagt, wie Thomas so sagte, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Und ich war letztes Jahr auf der letzten, was, 25, 26 Kilometer? Ich weiß gar nicht, wann der Wechsel war. 27, danke. Und da geht es einfach nur bergauf. Und ich weiß, was es heißt, diese 27 zu laufen. Und wenn ich überlege, da läufst du nochmal 73 davor. Ja, also da, boah, nee, also ich frage mich, wer die letzten 27 schon mal gelaufen ist, frage mich, warum man dann nochmal da überhaupt antreten will. Also das ist schon echt knallhart, da permanent nur bergauf zu laufen. Also das ist, da allen Respekt von mir, den ihr kriegen könnt. Und ich habe auch den beiden schon geschrieben, ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung. Ich weiß gar nicht, wie zufrieden der Ludwig eigentlich war. Vielleicht. Ziemlich. Der war zufrieden, ja. Okay. Ja. Ich meine, der kann ja nur zufrieden sein. Seine Premiere Gesamtvierter und Altersklassenerster. Also, ich meine, und auch eine Zeit von, was, 8:14 rund? 8:14, ja. Ja, also, das ist ja wirklich krass. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht hat er Blut geleckt und nächstes Jahr ein bisschen mehr. Weiß man nicht. Werden wir sehen. Ja. Ja, eine Stunde 42, jetzt bald 43. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, das war doch eine ziemlich coole Episode. Und ja. Also ich hätte noch was. Ja, okay. Und dann. Zwar, ich habe schon ganz andere Leute, die zu Gast waren, zu Aussagen verleitet, die... Oh, jetzt kommt's. die sie hinterher bereut haben. Lisa, was ist denn dein nächstes Ziel für Marathon? Oh, oh. Ich habe zum Glück relativ tief gestapelt, glaube ich. Einfach Aussage verweigert. Nee, also so, ich weiß ja nicht, wie groß meine Sprünge jetzt in nächster Zeit noch sein werden, aber so an der 3,45 zu kratzen wäre schon schön. Ja, es war auch eigentlich der nächst logische Schritt, oder? Also ich meine. Eigentlich, ja, man könnte jetzt auch sagen, einfach nur mal unter die 50, aber ich will schon näher an die 45 als an die 50 gehen. Finde ich sehr gut, lobe ich mir. Mhm. Wir wollen ja ambitioniert bleiben, genau. Von daher. Ja, man braucht ja manchmal auch so ein bisschen irgendwie so eine Zielmarke, weißt du, wenn du sagen würdest, du willst nur irgendwie eine Minute oder zwei Minuten schneller, dann weißt du ja irgendwie, dass du es kannst, dass du es eigentlich sowieso kannst, wahrscheinlich mit dem gleichen, ja, Aufwand und so. Hat man dann was, dann, ne, wenn man dann vielleicht mal keinen Bock hat aufs Training, ja doch, aber muss jetzt mal, weil ich will ja das und das Ziel erreichen. Von daher ist gar nicht verkehrt. Ja, das war auch so ein Antrieb meines Trainings, also auch zu sagen, jetzt unter drei willst du jetzt schaffen und dann gehst du auch mal bei Wetter raus, wo du normalerweise noch nicht mal zum Auto laufen würdest, also das ja, spornt einen echt an, dann einfach weiter Gas zu geben und den Trainingsplan zu erfüllen, wenn du weißt, der Trainingsplan wird dich dahin bringen, wo du hin willst. Ja? Also das ist auf jeden Fall sich ein Ziel setzen, realistisch ist natürlich auch und ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit der Lisa weitergeht. Der Adrian hat ja schon einen kleinen Rucksack aufgesetzt, mit dem, dass du es in 5 Marathon schaffst. Ja. Das schaffen wir schon. Gut, ja. Mit diesen Worten, ja, beenden wir mal die Folge. Ja. Also ich verabschiede mich schon mal und genau. Schön weiterlaufen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.